il seminario sui diritti dell'umanesimo in Italia e Germania, non credo veramente una grossa utilità per gli interventi. E oggi incominciamo in questo. Il seminario che cominciamo ha, direi, caratteristica di importanza, non è stato avviso in questo pieno come importanza storica, senza dover mescolare le carte e con la debita coscienza di quello che significa così imporsi dal punto di vista scientifico nello studio delle nostre cose. La realtà storica del movimento politico e sociale dei cattolici indubbiamente è venuta assumendo sempre più nei nostri paesi, in particolare in Italia, un'attualità che non può non investire importante per se stesso alcune cose concrete, per esempio del Presidente della Regione e del Presidente anche dell'Istituto Trentino di Cultura, cioè dell'ente promotore di questo istituto, l'avvocato Bruno Chetta, che non è potuto venire, e i saluti del presidente dell'istituto nostro, il professor Gesù, il quale verrà in ottobre qui, ma non ha potuto venire ora proprio per non ripetere il viaggio a breve distanza. Non occorre, molti sanno quanto anche personalmente siamo arrivati a ricordarlo nell'apertura dei lavori a tutti. Io direi appunto relazioni, eccetera, sono 15 mezze giornate di lavoro, ognuna delle 10 tornate è introdotta da una relazione, da un relatore. Lasceremo libero mercoledì pomeriggio per dare una pausa a metà settimana, e la settimana scorsa poi fu organizzata in quella metà giornata una gita, dipende dai partecipanti, poi se si vuole andare su per le montagne a visitare qualche punto del corso del treno. I lavori comincerebbero appunto alle 9, si sospenderebbe intorno a mezzogiorno e tre quarti, insomma, naturalmente in mezzo una pausa, non si vuole uccidere nessuno, rispetto a quelli, ai coordinatori, ai professori Repke e Passeren, il polso dell'assemblea, e poi si riprenderebbe al pomeriggio, anche qui in orario da concordare, dopo aver trattato per concludere e lasciare libera poi la serata. Sì. L'ordine dei singoli temi stanno scrivendolo e sarà distribuito subito dopo. Ad ogni modo si può proprio sinteticamente così enunciare. Stamattina avranno luogo le due introduzioni, si potrà avere una discussione, un primo avvio di discorso. Oggi pomeriggio ci sarà quindi parlerà il professor Vanni e con la discussione eccetera, come già detto, secondo il meccanismo ricordato. Domattina il professor Fonzi, domani martedì pomeriggio il professor Lille, mercoledì mattina il professor Traniello, mercoledì pomeriggio libero, come dicevamo, e giovedì mattina il professor Iserlo, giovedì pomeriggio Scoppola, venerdì mattina il professor Weber, venerdì pomeriggio il professor Morsi e sabato mattina il professor Zaninelli. Questo è lo schema della settimana. Rimane un ultimo piccolo problema pratico su cui dobbiamo direi agire ancora più empiricamente che nel resto, il problema della lingua. come ricordate, nel bando si chiedeva di avere una conoscenza dell'altra lingua. L'obbligo per noi, e questo si vede a vista, è che ciascuno parli la sua lingua, sia compreso, comprenda la lingua altrui anche senza parlarla. Ecco. Quindi che ci sia questo continuo incrociarsi delle due lingue. Capisco che per la contemporaneistica questo è già più diverso, perché evidentemente i problemi filologici dei medievisti postano già ad una conoscenza da parte tedesca del latino e dell'italiano molto più facile, e così anche i problemi ad inverso della contemporaneità al tedesco per invece l'uso dell'inglese, eccetera. Quindi, se ci sono difficoltà, molto semplicemente le affronteremo. Insomma, ecco, dopo ogni relazione si potrà fare una breve sintesi da parte di uno dei coordinatori dell'altra lingua, e in ogni caso vedremo. Ecco. Grazie. Professor Röpken insiste perché cominci io a parlare, e credo che non mi pare corretto, perché sono più ospiti qui gli studiosi tedeschi di noi, ma comunque posso avvalermi del diritto di anzianità, forse è l'unico diritto di precedenza che posso invocare. E devo dire subito che avevo un abbozzo di introduzione scritto, ma che l'ho dimenticato all'albergo, e così parlerò assolutamente in modo informale, tranquillo. Cercherò di parlare lentamente per essere più chiaro e per essere seguito da chi non conosce perfettamente l'italiano, come io stesso non conosco perfettamente il tedesco. Non credo che sia il caso che io faccia... Cos'è? Non credo che sia il caso che io faccia troppo di quel... che io dia troppo di quell'analisi bibliografica che un po' avevo pensato di mettere sul tavolo come inizio, perché... parlando con i colleghi ho sentito che è appunto idea loro, i relatori, i colleghi, di discutere i lavori più recenti. Tuttavia io stesso farò qualcosetta in questo senso, darò qualcosetta come preliminare. Poi vorrei dire soprattutto che, e questo ieri l'amico e collega Röpken lo constatava, mi pare, in una conversazione così, un tischrede che abbiamo avuto, non, il pregio di questo incontro è di dare forse una rara occasione, forse anche nuova, di sommare insieme l'analisi di un movimento, di due movimenti che, volere o no, hanno assunto un carattere nazionale, che sono stati influenzati dall'ambiente nazionale e da esperienze nazionali. So, il Kulturkampf in Germania, che è un po' la vetta del Gipfel della contestazione degli stati moderni e nazionali contro la Chiesa, e in Italia, che so io, la presenza diretta della Santa Sede, che certamente incide di più sulla situazione italiana che su quella di altri paesi. Vorrei dire che se riusciamo a porre correttamente i problemi di questa analisi comparativa, dovremmo anche cavarne fuori un orizzonte europeo e non solo tedesco-italiano, perché saranno per forza chiamate in causa delle altre esperienze nazionali. Se quando parleremo del neotomismo non potremo fare a meno di evocare, so io, lo studio di Aubert che è stato presentato una bella relazione al convegno di Bologna del 1960, e anche ancora c'è una sua piccola relazione al convegno su Murri del 70, su quello che è stato il neotomismo in Belgio, Cardinal Mercier, e poi lui tende a valutare molto anche la scuola di Liegi. Allo stesso modo la Francia, che sembrerebbe fuori campo, sarà evocata, e ricordo alcune osservazioni molto interessanti, molto acute di Émile Poulain a questo proposito, quando dice che se il neotomismo in Francia ha preso meno radice, non bisogna dimenticare però che nel collegio francese a Roma i sacerdoti che venivano formati sono diventati figure di primo piano poi nel clero francese nel periodo successivo, e quindi essi, avendo assorbito delle idee, degli stimoli dalla Roma, da quella che Poulain chiama l'ideologia leoniana, vero? Dalla Roma dell'epoca e dal neotomismo, o dall'ideologia che attorno al neotomismo era evocata nelle encicliche di Leone XIII, anche di qui è venuta un'impronta alla cultura cattolica francese e quindi al movimento cattolico francese. Per quanto riguarda il metodo di studio, adesso a prescindere da questa prima considerazione, cioè della novità della nostra impostazione, dell'ampiezza della nostra impostazione, direi che se otteniamo buoni risultati con questo allargamento di orizzonti, dovremmo anche riuscire a controbattere delle recenti critiche alla storiografia tradizionale sul movimento cattolico avanzate da un giovane studioso che si chiama Mario G. Rossi, non so poi chi ci sia dopo la seconda, che è un allievo di uno storico marxista di recente scomparso che si chiamava Ragionieri e insegnava a Firenze. Ora, Rossi ha delle osservazioni molto interessanti che poi adesso limiterò. Vedrò di porre un limite a queste osservazioni, ma dicendo nello stesso tempo che anche qualche cosa di vero c'è in queste osservazioni, cioè facendo un lavoro che ritengo si debba considerare indispensabile, gli studiosi, coloro che hanno studiato il movimento cattolico italiano dall'interno, per così dire, attraverso, faccio un esempio, gli atti dell'opera dei congressi o altri fondi che consentivano di studiare dall'interno questo movimento, hanno finito per chiudersi un po' mettersi sotto una campana di vetro, diremmo noi, e a non guardare abbastanza fuori, non guardare ai rapporti con il mondo esterno. Non so, per esempio, è mancato a molti studiosi del movimento cattolico quel senso anche dei rapporti e delle vicinanze e delle involontarie analogie, delle involontarie, come dire, si prende sempre un po' la logica dell'avversario, no? Si deve, quando si combatte un avversario si deve assumere la sua logica. Delle involontarie analogie in questo senso, che ci sono fra movimento cattolico e movimento socialista, movimento operaio socialista. Poulain, con l'arguzia che gli è consueta, ha detto al convegno su Murri, di studi su Murri del 70, che il maggior titolo di grandezza dell'opera di Leone XIII non è propriamente da porre nel campo della filosofia, che so io, del rinnovamento della cultura, ma piuttosto dell'organizzazione della cultura. Non è che il neotomismo, che qualche maligno rosminiano superstite chiamava una filosofia imposta per decreto, non è che questo neotomismo imposto per decreto avesse in sé tanti meriti, ma aveva dei meriti, come dire, funzionali, strumentali per dare una unità, magari apparente, perché poi vedremo com'è un'unità soltanto apparente questa, per dare unità a questa cultura e a questa azione cattolica. Il primo titolo del grosso lavoro di De Rosa, Gabriele De Rosa, storico aulico della Democrazia Cristiana, sul movimento cattolico, era appunto storia dell'azione cattolica dal primo 800 a non so quanto. Dice Poulain, un movimento senza dottrina corre all'avventura o piomba nell'impotenza. Ora, se il mondo cattolico piomba nell'impotenza, wird ohnmächtig, no? In tedesco. Ora, se il mondo cattolico non aveva alcuna esitazione sulla sua fede e sul suo catechismo, davanti ai problemi quotidiani si trovava incerto e diviso. Altro era l'unità molto voluta allora nel campo religioso, altro era la capacità di affrontare i problemi nuovi. In qualche modo, come fu il socialismo durante tutto il XIX secolo, dove anche coloro che si richiamavano al marxismo lo conoscevano poco e lo deformavano spesso. È molto intelligente questo paragone. Cioè, sia i cattolici che i socialisti mancavano di un corpus organico di idee. Questo ha cercato di fare Leone XIII, come forse nell'altro campo qualche organizzatore politico ha cercato di fare. In qualche modo, come fu il... no, più oltre. Di questo sforzo di chiarificazione, di coesione e di unificazione, Leone XIII ne ha percepito con acutezza la necessità. Vero? È venuto incontro a questo Bedürfnis, a questo bisogno di chiarificazione, coesione, unificazione. Senza di lui era vano attendere una restaurazione della società cristiana. Questa non sarebbe rimasta che allo stato di intenzione generosa e di tentativo disordinato. Tale è, mi sembra, il senso profondo della sua intuizione. Vorrei subito essere più cattivo di Poulain e aggiungere che una restaurazione della società cristiana era un grande sogno ed era anche una cosa difficilmente realizzabile dall'alto. Qui c'è Vandruska che ha studiato Leopoldo II. Ecco, in certo senso Leone XIII, e così bene, Leone XIII rassomiglia un po' a certi despoti illuminati della fine del Settecento, che vogliono realizzare delle riforme dall'alto. Grande illusione che viene poi spezzata là dalla Rivoluzione francese e qua nel cattolicesimo del primo Novecento dalla contestazione modernista. Se volete, faccio della fantascienza storica, esagero un po' forse nelle analogie, ma tanto per dare un'idea, vero? Di quello che succede quando i despoti illuminati si illudono di poter guidare un movimento. verrà domani Scoppola a parlarvi appunto anche del modernismo, della contestazione modernista nel campo politico-sociale, con speciale riguardo all'unico movimento organizzato che si sia riuscito ad affermare per breve tempo e per pochi gruppi nell'Italia dei modernisti, diciamo, nell'Italia più ricca di questi fermenti modernistici, la Lega Democratica Nazionale, tentativo di un partito cristiano e cattolico, cristiano più autonomo da questa pesante autorità papale, tentativo presto, iniziativa presto caduta nel vuoto. Anzi, proprio l'accenno a questo piccolo partito e a questo movimento, a questi fermenti stroncati prematuramente, mi fa pensare a una necessaria comparazione fra quello che accade in Germania e quello che accade in Italia già negli ultimi anni, nell'ultimo trentennio dell'Ottocento. Quello che caratterizza, direi, il mondo tedesco è la molto più ricca fioritura, vero, di movimenti e di associazionismo, direi, cattolico, no? Non abbiamo nulla noi in Italia di simile al Volksverein, vero? Ho visto, anzi, con piacere, che c'è un ampio cenno nelle memorie di un sindacalista cattolico italiano che è stato operante fino ancora alla vigilia del fascismo, Giambattista Valente, all'importanza che ha avuto per lui un lungo soggiorno in Germania in contatto con gli organizzatori tedeschi, soprattutto quelli del Volksverein, ma anche, credo, anzi senz'altro, fa una rapida allusione, con gli uomini del Zentrum tedesco. Ora, potrei dire anche qui, facendo un paragone fra cattolici e socialisti, che il Zentrum tedesco aveva un prestigio e un'influenza europea, come per i socialisti aveva un prestigio e un'influenza europea la Sozialdemokratische Partei, il partito socialista tedesco, che era un modello di organizzazione. Ora, si sa poi che le organizzazioni hanno i loro limiti, e non dimenticherò mai che in un campo di rifugio per flüchtlinge, per profughi, in Svizzera ho trovato un sacerdote tedesco che aveva rischiato il KZ, no, come si diceva allora, il campo concentrationslager, che era riuscito a scappare in Svizzera e che mi faceva delle confidenze sul suo passato. Io ero anche scappato dall'Italia perché ero stato rastrellato via da truppe tedesche, e lui mi diceva che il Zentrum era morto per eccesso di organizzazione, cosa che mi ha molto interessato, non dimenticherò mai. Ora, avranno i loro limiti le organizzazioni, però conta. E quindi in Germania abbiamo questo che manca totalmente in Italia. L'opera dei congressi è uno scherzo in confronto alle organizzazioni tedesche. Anzi, si sa che in diverse regioni d'Italia l'opera dei congressi era uno stato maggiore senza truppa. Poi i quadri erano essenzialmente clericali e rispecchiavano quella specie di clericocrazia che erano dati dai parroci, dai preti, mentre invece in Germania c'era una enorme, si possono dare delle cifre, però, un'enorme quantità di laici che agivano nell'organizzazione, che erano non solo membri, ma membri attivi. Intanto c'era molta più partecipazione popolare, e poi c'era tutta una incastellatura di organizzatori che naturalmente l'apparato, come si dice adesso, dei partiti, no? E in questo caso anche delle associazioni, naturalmente un apparato che ha conservato per molti anni il pregio e l'entusiasmo e l'efficacia del volontarismo iniziale, E poi un apparato molto preparato. Nel volume del Ritter, che è una delle poche cose di Emil Ritter, è una delle poche cose tradotte in italiano sul Volkswagen, ho visto anche delle cifre, dei dati sulla enorme diffusione di opuscoli, di metodo organizzativo che c'era in Germania e che era distribuita a bassissimo prezzo perché tutti li potessero acquistare. Purtroppo poi questo ha anche favorito una inserzione così integrale nello Stato e nel regime, diciamo, guglielmino vero, del primo Novecento, che è diventato il bene, si è convertito in male, e questo spiega anche l'osservazione che mi faceva quel sacerdote tedesco che si può morire per eccesso di organizzazione. L'organizzazione favorisce l'inserzione nello Stato. Ma qui veniamo a un punto invece di contatto fra Italia e Germania. È caratteristico il fatto che il movimento cattolico, per quanto in Italia soprattutto sia partito da questa grande protesta, ha avuto un carattere protestatario contro lo Stato, finisca per arrivare a un'inserzione nello Stato. Traniello ci parlerà dell'importanza che ha avuto in questo senso il cosiddetto clerico moderatismo, cioè il movimento dei moderati, non intransigenti, non difensori strenui del diritto papale, che anche, era anche diritto territoriale, e se noi dovessimo ascoltare le voci, il canto della sirena marxista di Mario Rossi, dovremmo anche dire che questo è stato una necessità, direi quasi una cosa imposta dal mutamento delle strutture economico-sociali, dall'affermarsi di una borghesia, dal decollo capitalistico, eccetera. Anche su questo punto, sull'economia, farei notare intanto le enormi differenze. Il decollo industriale tedesco è una cosa spettacolosa, insomma, mi pare che in un ventennio hanno quintuplicato la produzione dell'acciaio fra il 70 e il 90, mentre qui l'Italia, il decollo industriale si verifica verso il 1895, giù di lì, negli anni 90, via. Ed è un piccolo decollo, è un decollo fatto con le grucce, diremmo noi, no? Come gli zoppi che camminano, e le grucce sono gli aiuti dello Stato a questo capitalismo nascente. Dunque, diversissime situazioni. Comunque, se anche noi, sono persuaso che in qualche cosa bisogna dare ragione anche a Rossi, sono persuaso che bisogna anche vedere questa situazione politico-sociale, personalmente sociale-economica, per capire il mutamento, ma io diversamente da Mario Rossi ritengo che non dobbiamo prescindere da una problematica religiosa ed ecclesiastica, anche se la novità consiste proprio nella presa del primo Novecento in Italia e anche altrove, la presa di coscienza che bisogna uscire dal mondo chiuso della Chiesa. Gli organizzatori del movimento cattolico capiscono che vogliono uscire dal mondo chiuso della Chiesa per veramente arrivare a quella trasformazione della società che invece Leone XIII considerava più che altro come una restaurazione di un ordine sociale antico, medievale in sostanza, perché l'età moderna era un blocco storico da respingere, l'età moderna, la rivoluzione, il protestantesimo. In fondo Leone XIII è un grande conservatore, c'è un'ombra di teocrazia in lui, ritornare a una società cristiana mitica che non è mai esistita, corporazioni, eccetera, Ständebewusstsein, si potrebbe dire in tedesco, contro Klassebewusstsein, no? Questo è un po' il sogno di Leone XIII. Coscienza di ceto contro coscienza di classe, se così si può dire. Cosa che un po' si realizzava anche nelle ideologie del Volksverein e in quella dei italiani. Ora, qui ci sono delle analogie, sia il movimento cattolico tedesco che quello italiano marciano verso una inserzione nella società moderna. Ora questo però ha anche delle giustificazioni. Voglio attingere qui a un ottimo studio di una allieva del qui presente Fonzi, si chiama Ornella Pellegrino Confessore. Trovo che la stessa preoccupazione anima, in Italia almeno, in Germania è un po' diverso, i cattolici cosiddetti intransigenti e i cattolici cosiddetti transigenti o conciliazionisti, che vogliono la conciliazione col nuovo Stato, con lo Stato moderno, con lo Stato nazionale italiano. Ora, vi leggo un passo di un opuscolo di un cattolico conciliatorista del 1879 e poi vi posso dire che Sturzo, che era nato intransigente, arriva alle stesse conclusioni nel 1905, in un famoso discorso. Ma cominciamo dal cattolico conciliazionista, che vuole la conciliazione fra Chiesa e Stato, 1879, periodo leoniano. Dice, inizio del periodo leoniano, un partito conservatore nazionale, e segretamente cattolico, non si diceva esplicitamente, non doveva presentarsi col proposito di ridestare la questione romana, di Römische Frage, sia perché l'intervento dei cattolici nella vita politica non deve significare sconvolgimento, sia perché l'idea del diritto storico del Papa al dominio temporale sta compiendo un'importante evoluzione, trasformandosi nell'idea più alta di diritto morale che ha il Papa di essere indipendente nel governo della Chiesa. Questo è dunque il desiderio di un cattolico conciliazionista. Ma Sturzo, in un famoso discorso di Caltagirone, la sua città in Sicilia, del dicembre del 1905, dice: i cattolici, anche gli transigenti dunque, devono liberarsi dall'impaccio della questione papale, così veniva chiamata in Italia, che era anche il diritto storico della sovranità su un pezzo di territorio. E liberarsi dunque dall'impaccio della questione papale per porsi, diceva, sul terreno dei problemi nazionali. Era con questo certamente vicino a quegli esaltatori dello Stato che in Italia erano, non so, certi uomini di sinistra come Crispi o certi uomini di destra come i neo-hegeliani, Silvio Spaventa, eccetera. Non era certo vicino agli statalisti, a questi statalisti tutto, ma sentiva il bisogno, quando diceva nazionale non osava dirlo, ma voleva dire statale, sentiva bisogno di entrare nello Stato. E infatti è stato poi l'uomo che ha costruito nel primo dopoguerra il Partito Popolare, cercando di realizzare anche quella che era stata una esigenza posta soprattutto dai cattolici conciliazionisti, anche da un vescovo, da Bonomelli, cioè un partito che fosse indipendente, che non fosse troppo obbediente, troppo dipendente dal potere papale, dalla parola, diciamo, del Papa, che obbediente nelle questioni religiose, Sturzo ha rifiutato ogni contaminazione modernistica, obbediente nelle questioni religiose, fosse però autonomo nelle mosse politiche. Io non direi altro, vorrei fermarmi qui perché preferirei che ci fosse un po' di dibattito e un po' che qualcuno ponesse delle domande già stamattina, e quindi cedo volentieri la parola all'amico e collega Rappen. Ich darf ich fragen für die deutschen Teilnehmer, wäre es Ihnen lieb, wenn ich versuche, ganz kurz die drei Punkte noch einmal zusammenzufassen, die Herr Kollege Passin hier vorgetragen hat. Ich kann das vielleicht ganz schnell machen. Er hat zunächst mit einigen allgemeinen Einleitungen begonnen. Er hat sein Manuskript im Hotel liegen gelassen, aber er würde langsam und deutlich sprechen. Und ich muss sagen, mit meinen mageren Italienischkenntnissen, ich konnte ihm, glaube jedenfalls, dass ich ihm so gut folgen konnte, dass es sehr leicht war. Er hat drei Punkte dann erwähnt. Zunächst einmal, hier in diesem Seminar wird, soweit wir sehen, zum ersten Mal versucht, über die Geschichte einer einzelnen Nation und in der Geschichte der Nationalgeschichte, die Geschichte des jeweiligen Katholizismus hinaus, vergleichend zu analysieren, wie es hier und dort mit den katholischen Bewegungen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gewesen ist. Das ist ein europäischer Aspekt, wobei wir uns von vornherein darüber klar sind, dass mit Italien und Deutschland nicht das ganze Europa gemeint ist. Man müsste etwa, wenn man von Autoren spricht, von Gelehrten, natürlich den Namen von Herrn Hubert in Löwen oder von Herrn Poulain in Paris nennen, mit ihren Forschungen über die Neuscholastik. Neotomismo ist, was wir Neuscholastik nennen. Er hat dann als zweites, ist er von einer kürzlichen Kritik, die vom marxistischen Standpunkt ausgeht, einem Herrn Mario Rossi, der von Leo den 13. gesagt hat, dass Leo der 13. versucht habe, für den Katholizismus und mir scheint hier gezielt auf den italienischen Katholizismus, ich darf in Parenthese sagen, für Deutschland stellt sich das Problem Leo der 13. anders, denn er ist auch für Deutschland Papst und da sehen diese Dinge ganz anders aus, dass Rossi kritisiert die bisherige Forschung der Geschichte des italienischen Katholizismus. Er wirft ihr vor, dass sie zu sehr introvertiert sei. Der Begriff der Campana di Vetro, also der Glasglocke, und der das stattfindet und vergleicht nun so, wie es dem italienischen Sozialismus im 19. Jahrhundert an Einheit der Organisation und Klarheit der geistigen Grundlagen, das, was viele in Deutschland heute als Ideologie bezeichnen würden, gemangelt habe, so sei es auch beim Katholizismus gewesen. Schlagkraft, Welt verändern, könne man aber nur mit einer Organisation, die zugleich eine feste geistige Grundlage habe. Und diese Grundlage habe Leo der 13. mit seinen großen Enzykliken im Rückgriff auf die Neuscholastik geliefert. Chiarification, also Klarheit und Unifikation, Einheit der Bewegung sei dadurch gewährleistet worden und die große Bedeutung Leos des 13. sei nicht so sehr das, was er inhaltlich über die Erneuerung der Kultur gesagt hat, sondern dass er der Organisator der Erneuerung der Kultur gewesen ist. Leo der 13. mehr als Kulturorganisator, denn als Kulturschöpfer. Also das Formale mehr als das Materiale. Zu diesem Punkt wird Herr Scopola noch auf diesem Punkt wird von seiner Seite her das Referat von Hans Coppola noch Ponzi auch. Und von Herrn Ponzi eingehen. Der dritte Teil war, im dritten Teil hat Herr Tassonandrin einige Analogien und Unterschiede zwischen dem deutschen und dem italienischen Katholizismus bezeichnet. Gegenüber Italien sei Deutschland nicht nur, was den Katholizismus betrifft, in der Bismarck-Ära, also im späten 19. Jahrhundert, unendlich viel reicher. Und er macht einen Vergleich, ebenso wie die deutsche Sozialdemokratie im späten 19. Jahrhundert in Europa ein ungeheures Prestige hat, man kann wohl sagen, führend ist, sie gilt ja auch etwa, man braucht ja nur an die russischen Diskussionen zu denken, bis hin in die Frage, kann überhaupt bei Lenin, kann überhaupt Revolution in Russland kommen, muss sie nicht in Deutschland kommen. So ähnlich auch in Deutschland wegen des deutschen Katholizismus, der diese großen Fülle von Organisationen und Aktivitäten gehabt hat gegenüber dem, gegenüber die italienischen Kongresse, sind ein Aliotinus eigentlich. Die sind etwas völlig anderes. Und er erwähnt dann den Namen eines katholischen Gewerkschaftlers, eines italienischen katholischen Gewerkschaftlers, Giambattista Valente, der in seinen Memoiren geschrieben hat, hab den Namen heute zum ersten Mal kennengelernt, den seine Memoiren geschrieben hat, wie er in seiner Jugend lange im Volksverein in Mönchengladbach und im Kontakt mit deutscher Arbeiterbewegung, mit Zentrumsleuten in Deutschland sich herangebildet hat. Er bringt dann weiterhin allerdings auch schon die Kehrseite der Medaille. Im letzten Krieg, während der Emigration, habe ihm ein deutscher katholischer Priester in der Schweiz, der ebenfalls emigriert war, erzählt, dass nach Meinung dieses Priesters das Zentrum an seiner Überorganisation zugrunde gegangen sei. Ganz interessante, nicht ein Ergebnis einer Analyse, sondern Meinung eines Menschen, der dabei gewesen ist. Das eigentliche Parallele oder das Ähnliche, die eigentliche Ähnlichkeit aber der Bewegung in Italien und in Deutschland sieht er, wenn man es auf einem sehr breiten, wenn man sehr die Grundzüge von einem sehr weiten Aspekt ausnimmt, und darauf werden die beiden anderen italienischen Referate noch eingehen, dass sowohl in Italien wie auch in Deutschland der Weg von einem Nein zum Ja gehe, von einem Protest gegen den Staat, in Italien mit der römischen Frage, mit dem Nationalstaat, der gegen die Ansprüche des Papsttums auf Besitz eines unabhängigen Gebietes gerichtet ist, hin zum Staat. Wir werden von deutscher Seite sehr zu fragen haben, ob das Zentrum als Protest gegen den Staat entsteht oder nicht. Das ist etwas anderes. Und dass es für die italienische Seite deutlich ist, dass nicht nur in der späteren Zeit die sogenannten Conciliationisti, also diejenigen, die auf eine Versöhnung zwischen Staat und katholischer Bewegung hinarbeiten, um in den Katholizismus in den Staat integrieren zu können und selbst im Staat und hauptsächlich im Staat, Gesellschaft spielt hier nicht die Rolle, aber man könnte sie teilweise mit hinzunehmen, um dort wirken zu können, dass sie sich in diesem Punkt hin zur Integration nicht einmal unterscheiden von einem, der als Intransigenter, also nicht versöhnen, auf den Grundlagen beharren, wie Don Sturzo, hat ein Zitat von Don Sturzo aus dem Jahre 1905, wir müssen weg dall'impaccio della questione papale per porsi sul terreno dei problemi nazionali. Also wir müssen uns aus diesem ganzen, ja, impaccio, Herr Van Duschka, wie soll man das übersetzen in diesem Zusammenhang, aus diesem ganzen Kulis, ineinander der römischen Frage müssen wir uns lösen, damit wir auch uns auf das Gebiet der Sachprobleme unseres Staates stellen können. Und das sei etwas, das ja ganz ähnlich auch eine Bewegung, die ganz ähnlich auch im deutschen Katholizismus im Zentrum, im Weg hin zum Staat zu sehen sei. Ich hoffe, dass ich das, was Sie ausgeführt haben, hier damit dann darf ich noch etwas korrigieren? Ja. Nein, wenn ich Scopola erwähnt habe, ja. Ich wollte sagen, dass er über die zweite Phase, sprechen wird. Also über die Lega Democratica Nazionale, das war eine kleine Partei, die also die Präfigurazione war der großen Partito Popolare. Für die Periode von Leo der 13. wird von dir sprechen. Ja, nein, das war auch mein ein Fehler von mir, ja. Weil ich nur Skopel erwähnt habe, ja, und ich hätte von dir erwähnen müssen, das ja, für die erste Periode. Ja. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir treten jetzt in das, was Herr Passant uns vorgetragen hat, sofort in eine Diskussion ein, oder die andere Möglichkeit wäre, dass ich jetzt auch versuche, in einigen Punkten anzudeuten, wie es von unserer Seite her sieht, und dass wir dann nachher vielleicht beide gemeinsam diskutieren. Vielleicht, ja. Ich mache mir nun Sorgen. Nein, das wäre ich für meinen Standpunkt aus. Vielleicht hören wir mal, was die... Was denken die jungen Leute? Ich muss sagen, wenn Sie Ihren Standpunkt zuerst... ergeben sich vielleicht von Kontroversen oder vergleichbaren Punkten, dass die Diskussion dann durchbruchbar wird. Dann machen wir eine Pause. Also eine kurze Pause und dann können wir die Diskussion entscheiden. Meine Damen und Herren, ich will mich auch bemühen, langsam und deutlich zu sprechen, damit Sie mich besser verstehen können. Ich bin im Nachhinein noch glücklicher als vorher oder noch überzeugter als vorher, dass es richtig ist, dass ich an zweiter Stelle spreche, weil ich in meinen Punkten nicht, wie Herr Passant, beides schon zu vergleichen suchte, sondern nur einige Dinge von der deutschen Position und der deutschen Eigenart darlegen möchte. Von Deutschland aus gesehen ist das Thema politischer Katholizismus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Italien und in Deutschland nicht die Geschichte eines Ineinander, sondern die Geschichte eines Nebeneinander. Wenn ich aus Italien das Papsttum herausnehme, das für uns nicht ein Teil der italienischen Politik ist, sondern ein Teil der Weltkirche. Infolgedessen würde es sehr schwer sein, von Deutschland her zu fragen, inwieweit hat die katholische Bewegung in Italien die katholische Bewegung in Deutschland beeinflusst. Aber es wird wahrscheinlich doch sehr aufschlussreich für beide sein, wenn man die jeweiligen in ihrer Eigenart nebeneinander nimmt und vergleicht. Wobei die deutsche Situation ja gekennzeichnet ist, vor allen Dingen durch die Tatsache, dass in Deutschland die Katholiken eine Minderheit sind. Im Jahre 1871 waren, wenn man das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugrunde legt, katholisch insgesamt 47% der, also wenn man von dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik ausgeht, vom damaligen Gebiet des Deutschen Reiches aus, aber waren nur 36% der Bevölkerung katholisch, die übrigen waren evangelisch, protestantisch oder gehörten keine der christlichen Konfessionen an. Das heißt, der deutsche Katholizismus war eine Minderheit. Infolgedessen ist auch das Zentrum, das man formal übrigens gar nicht als Partei bezeichnen kann, weil bis zum Ersten Weltkrieg man nicht Parteimitglied des Zentrums werden konnte. Es gab keine Möglichkeit einer Mitgliedschaft, es gab auch keine Organisation des Zentrums, mit Ausnahme der Fraktionen und der jeweiligen Wahlausschüsse. Das Zentrum war eine Minderheitenpartei. In zweifacher Hinsicht: es war die Partei, die in einer Minderheit des Landes am Ende der Bismarck-Zeit über 80% aller katholischen Wähler für sich hatte. Es war weiterhin eine Partei, die nicht gleichmäßig als Minderheit über ganz Deutschland verstreut war, sondern die gewisse Ballungsräume hatte. Die Ballungsräume waren Westdeutschland, Rheinland und Westfalen, Ostdeutschland, Schlesien und Bayern. Wobei rein zahlenmäßig für Deutschland der Katholizismus in Preußen, also der schlesische, der rheinisch-westfälische Katholizismus, der wichtigste war. Das Zweite. Das Zentrum war eine Integrationspartei. Das ist ein Begriff, den Hennis etwa in den letzten Jahren benutzt hat, ein deutscher Politologe aus Freiburg. Integrationspartei meint, dass das Zentrum, oder wir sprechen hier besser, der Katholizismus, für fast alle Bereiche des menschlichen Lebens und Zusammenlebens Organisationen und Aktivitäten entwickelt hatten, die immer auf Integration hinziehen. Und das verband das Zentrum mit der Sozialdemokratie. So wie die deutsche Sozialdemokratie um 1900 vom Taubenzüchterverein bis zum Blasorchester und von der Gewerkschaft bis zur Partei den Menschen in allen Bereichen seines Lebens erfasst hatte und organisiert hatte, so war es auch beim Zentrum. Und die Organisation des Zentrums war keine Parteiorganisation, sondern war das, was Herr Lill mit dem Verbandskatholizismus bringen wird, diese Vielfalt behandeln wird, diese Vielfalt von Organisationen für diverseste Bereiche. Das Unterschiedliche zur Sozialdemokratie, was den deutschen Katholizismus der Zeit vor 1914 auszeichnet, ist aber, dass das Zentrum nie eine Klassen- und Interessenpartei gewesen ist, obgleich damals der größte Teil seiner Wählerschaft, wir werden auch über Wahlen und Wähler etwas hören, der größte Teil seiner Wählerschaft agrarisch war. Aber im Zentrum ist es gelungen, bis zum Ersten Weltkrieg und in weitem Umfang auch bis 1933 Volkspartei zu bleiben, in dem Sinne, dass alle Gruppen und Schichten der Gesellschaft das Zentrum als ihren politischen Ort ansehen. Nur in Parenthese, dies scheint mir der entscheidende Punkt, Sachverhalt zu sein, an dem die Versuche, mit einer der heute gängigen Faschismustheorien die Entstehung des Nationalsozialismus zu erklären, scheitern. Denn wenn Faschismustheorie, also es geht vom Kapitalismus zum Faschismus, dann muss das etwas sein, was auch für Katholizismus gilt. Und die katholischen Arbeiter haben bis 1933 in weitem Umfang Zentrum gewählt, auch die katholischen Bauern. Und das müsste in eine solche Theorie dann einzufangen sein. Nun, das aber nur am Rande, das ist nicht Thema unseres Seminars hier. Es war also zweitens eine Minderheitenpartei und es war eine Integrationspartei. Und es war drittens geistig und kulturell, fühlte es sich selbst, jedenfalls seit 1900, kurz nach 1900, in einer Situation, die man als Ghetto-Situation bezeichnet hat. Oder wie der berühmte Artikel einer Broschüre einige Jahre später dann lautete: Wir müssen aus dem Turm heraus, das Zentrum als ein Turm, aus dem man heraus will. Das sind dann Ansätze, die nach 1918 kurz auflebten und 1945 ziemlich einheitlich, ohne vorherige Organisation und Absprache, zur Gründung der Christlich-Demokratischen Union geführt haben. Indem das keine katholische Partei mehr ist. Man darf allerdings nicht vergessen, dass das Zentrum von seinem Ansatz her 1870-71 nicht katholische Partei sein wollte. Ludwig von Gerlach ist jahrelang Mitglied der Hospitant der Zentrumsfraktion gewesen, in Opposition der preußischen Altkonservative, in Opposition zu Bismarck. Die Partei war nicht katholisch, de jure, de facto war sie es, bis zu ihrem Untergang. Für den deutschen Katholizismus ist schon, Herr Passerin hat vom Volksverein gesprochen, von den Arbeitervereinen, das Problem Partei und soziale Frage, oder sagen wir besser, soziale Fragen des späten 19. Jahrhunderts ein sehr wichtiger Sonderfall. Damit wird sich Herr Iserloh befassen am Donnerstagvormittag. Die beiden letzten Referate, die wir hören, werden dann konkret einmal das Zentrum in der Kulturkampfzeit, Herr Weber, Privatdozent aus Düsseldorf, der noch nicht da ist, der wollte eigentlich gestern schon kommen, wird darüber referieren, und dann Herr Morsay, der augenblicklich der beste Kenner der Geschichte des deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert bei uns in Deutschland ist, wird schließlich das Zentrum nach 1890 bis 1914 behandeln. Das ist die Zeit, in der zwar, wenn man das zum Beispiel einmal konkret nimmt, ein Mitglied einer katholischen Korporation, also einer katholischen Studentenorganisation im Rheinland, im Justizdienst, nur bis zum Landgerichtsdirektor aufsteigen kann, aber nicht Präsident werden kann. Das heißt also, die oberen Schichten sind für die Angehörigen der schlagenden Korporation, also der Burschenschaften oder der Kurs, vorgesehen. In der also durchaus der Katholizismus noch um seine, der sich noch nicht um seine Anerkennung ringen muss und nicht Parität hat, in der aber auf der anderen Seite, auf der höchsten Ebene, bereits in sehr wichtigen Punkten die Zentrumspartei im Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus die Regierungspartei von Punkt zu Punkt unterstützt. Nicht immer, es ist keine parlamentarische Regierung, aber sehr wichtige Dinge wären ohne das Zentrum nicht durchgesetzt worden, beginnend mit den Anfängen mit der Sozialversicherung unter Bismarck bis hin zum Ersten Weltkrieg. Das ist also, sind also die Dinge, die Herr Morsay in seinem Referat behandeln wird. Wobei sich dann selbstverständlich auch schon zeigt, dass je mehr das Zentrum sich in den Staat und in die Gesellschaft integriert, umso mehr das Zentrum auch von den positiven und negativen Entwicklungen, an den positiven und negativen Entwicklungen der Gesellschaft partizipiert. Und die große historische Frage, ob der Weg aus dem Ghetto nur ein Segen oder auch ein Verlust für die Kirche und die Kirchlichkeit gewesen ist, die wird vielleicht in unseren Diskussionen noch einmal auftauchen. Ehe diese vier Referate kommen, und absichtlich an den Anfang haben wir das Referat, das Herr Wandruschka liebenswürdigerweise übernommen hat, über die österreichische Situation gesetzt. Weil in Österreich-Ungarn die Voraussetzungen für politischen Katholizismus und sozialen Katholizismus ganz andere sind als im deutschen Nationalstaat, im Kleindeutschen Reich von 1871. Infolgedessen sind die Auswirkungen, obgleich zwischen dem österreichischen Katholizismus und dem deutschen Katholizismus in dieser gesamten Periode sehr enge Kontakte, ganz enge Kontakte bestehen, personelle Verflechtungen sind selbstverständlich, das ist nicht nur durch die Sprache und die allgemeinen politischen Verhältnisse, sondern auch durch die Organisationen dieses gegeben, dass aber doch hier der österreichische Katholizismus eine Sonderentwicklung geht, die man in allen Einzelheiten aufweisen kann. Es gibt in Österreich eine alte Schule des sozialen Katholizismus, die aber etwas ganz anders ist als Mönchengladbach. Es gibt in Österreich einen politischen Katholizismus, der sich im späten 19. Jahrhundert in der Situation der Großstadt Wien partiell jedenfalls mit dem Antisemitismus als Kampfmittel mit aufnimmt, wofür in Deutschland keine Parallelen sind. Das heißt also, wir haben hier in den 5 deutschsprachigen Referaten ein Referat, das auf eine ganz andere Situation angelegt ist. Nun wird wahrscheinlich auch noch Herr Ruß aus Nimwegen kommen. Er hat sich jedenfalls angemeldet, der sehr viel über den niederländischen Katholizismus weiß. Und ich höre, dass wir auch wir haben auch jemanden von der Schweiz hier, wo auch noch Katholizismen sind, die in dieser Zeit, die sehr viel mehr Berührung, wie mir scheint, mit dem Deutschen haben als mit dem Italienischen. Das wäre, was ich allgemein zu sagen hätte. Und ganz zum Schluss möchte ich noch kurz auf die heutige Forschungssituation eingehen. Als ich aufgefordert wurde, einige Bücher zu nennen, habe ich mich in großer Verlegenheit befunden. Denn Handbücher und Ähnliches, in denen das steht, was hier behandelt wird, gibt es kaum. Es hängt damit zusammen, dass der deutsche Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts mit seiner eigenen Geschichte ausgesprochen stiefmütterlich umgegangen ist. Objektive Gründe dafür sind darin zu finden, dass er nie eine Institution war, die als solche Archivalien produziert hat, welche später benutzt werden könnten. Das hängt aber auch damit zusammen, gewiss, es gibt Diözesanarchive, die aber wenig bieten. Das meiste ist aus Privatnachlässen herauszuholen und in Deutschland haben gerade die Privatnachlässe, wie auch übrigens andere Archive, einige wichtige Diözesanarchive, wie auch andere Archivalien im Zweiten Weltkrieg, sehr große Verluste gehabt. Die Archive der Zentrumspartei, davon gibt es nichts mehr. Wir haben nur von der gesamten Zentrumspartei von einem Ort, nämlich von Düsseldorf, eine archivalische Überlieferung. Sonst ist von der gesamten Archivüberlieferung der Zentrumspartei nichts vorhanden. Das sind also einige objektive Gründe. Immerhin der Nachlass Bachem im Kölner Stadtarchiv oder Hertling im Bundesarchiv Koblenz, das sind sehr reiche Bestände und es wäre noch viel hier zu erarbeiten. Ich glaube aber, es hängt nicht nur an diesen objektiven Dingen, sondern es hängt auch daran, dass man sich mit diesen Dingen wenig beschäftigt hat. Und es ist ganz merkwürdig, wenn Sie etwa, dies ist ein Buch, die deutschen Parteien vor 1918, von Kollegen Ritter in München herausgegeben, vor 2 Jahren. Das sind Aufsätze über die einzelnen Parteien, das hinten eine ziemlich ausführliche Bibliografie enthält. Die Bibliografie über den politischen Katholizismus macht 2 Seiten aus, die über die politische Arbeiterbewegung 12. Das ist ein sehr deutliches Indiz für die Intensität, mit der das eine und das andere bearbeitet und studiert wird. Wobei man dann allerdings nicht vergessen darf, dass etwa das heutige Archiv für Sozialgeschichte, das frühere Grüneisensche Archiv, schon seit über 50 Jahren existiert, während es etwa eine Fachzeitschrift für Geschichte des Katholizismus nie gegeben hat und auf absehbare Zeit auch kaum geben wird. Immerhin haben sich die Dinge etwas geändert. Es gibt seit über 20 Jahren in Deutschland eine Kommission zur Erforschung der Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, also für alle in Bonn, die auch Geschichte des Katholizismus behandeln. Dort hat Herr Morsay gearbeitet, seine Geschichte der Zentrumspartei 1917 bis 1923 ist dort erschienen. Und es gibt seit 1962 in Bonn, jetzt ursprünglich in München, eine Kommission für Zeitgeschichte, nicht zu verwechseln mit dem Institut für Zeitgeschichte, die sich ausschließlich mit der politischen und sozialen Geschichte des deutschen Katholizismus im 20. Jahrhundert und deren Wurzeln im 19. befasst. Und ich habe das abziehen lassen, wen es interessiert. Wir haben in den letzten 10 Jahren, seit wir publizieren, immerhin 19 Quellenbände und 18 Untersuchungen schon produziert. Nicht nur 19. Jahrhundert, sondern auch 20. Jahrhundert. Es gibt dann letztlich seit 1970 noch von der katholisch-sozialen Zentralstelle in Mönchengladbach, das ist in gewissem Sinne eine Nachfolgeorganisation des Volksvereins, gibt es Symposien über Geschichte des Katholizismus, die jährlich organisiert werden und die auch seit 1970 mit einer eigenen kleinen Reihe herauskommen. Die Forschungssituation aber ist schlecht. Und das hängt wohl, das kann man dann sehr deutlich sehen, wir haben in Deutschland seit einem Jahr den Versuch, noch sehr unvollkommen, die laufende Forschung schon zu dokumentieren im Jahrbuch der historischen Forschungen. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft der historischen Forschungsinstitutionen. Ich habe mir einmal angeschaut, die für unsere Zeit ist dort eigens ausgeworfen im Bismarckschen Reich politische Ideen und Bewegungen. Dort ist die Sozialdemokratie und der Liberalismus behandelt. Der politische Katholizismus ist unter Religion und Kirche abgehandelt und der politische Konservativismus überhaupt nicht. Das ist nur Bibliografie, das hängt also damit zusammen, wo hier die Karten hineingeschoben worden sind. Aber es scheint mir nicht untypisch zu sein, dass die Karten so hineingeschoben worden sind. Und wenn ich das hier sage zum Schluss, so nur deshalb, weil ich meine, wir haben das eigentlich im strengen Sinne Kirchengeschichtliche in diesem Seminar bewusst ausklammern wollen, denn wir wollen hier nicht Kirche als Institution und es gibt dann auch Katholiken in einer politischen Bewegung behandeln, sondern wir wollen den Katholizismus, den politischen Katholizismus und den sozialen Katholizismus als eine politische oder soziale Bewegung wie andere auch ansehen. Das heißt also mit ähnlichen Fragestellungen und mit ähnlichen Methoden, mit den gleichen Fragestellungen und den gleichen Methoden eigentlich herangehen wie an die anderen. Das wäre es. Ich habe aber keine. Ma non so se è necessario che io, ma non sarò così chiaro come è stato, rivelerò una tendenza, forse lì, sì. cercherò di dare la sintesi di quello che ha detto il professor Erdi. Dunque, lui dice che qui non si tratta di paragonare, di almeno nella sua prefazione, non vuol paragonare sviluppi italiani e sviluppi tedeschi, però vuole spiegare certe cose che sono andate in Germania e che sono molto diverse da quelle italiane. Non si tratta di ripercussioni l'una sull'altra parte, però di due movimenti, forse paralleli, analoghi. Poi ha voluto sottolineare tre punti che spiegano la situazione specifica del cattolicesimo in Germania e del Partito del Centro. Il primo, i cattolici erano una minoranza. Nell'impero bismarckiano, nell'anno 1871, i cattolici formavano il 36% della popolazione. Il Partito del Centro, che nel senso formale non era un partito perché non aveva una organizzazione su tutti i livelli, questo Partito del Centro era il tipico partito di minoranza, un partito che poteva attirare più o meno l'80% degli elettori cattolici. Questo partito di minoranza aveva però alcune regioni in cui aveva una base molto solida, in cui formava la maggioranza, cioè la Renania-Vestfalia, la Silesia e la Baviera. Qui bisogna sottolineare che, vista l'importanza politica della Prussia e visto il peso numerico dei cattolici in Prussia, cioè Renania-Vestfalia e Silesia, il cattolicesimo prussiano ha avuto il peso determinante nello sviluppo politico dei cattolici. Secondo punto, il Centro era il tipico partito d'integrazione, cioè nel mondo politico-sociale cattolico si fondavano e si sviluppavano delle organizzazioni e delle attività per tutti i settori della vita sociale e umana. Per tutti i settori della vita sociale umana che tenevano tutti quanti per una integrazione. Sotto questo aspetto il Partito Cattolico si può paragonare molto bene con la socialdemocrazia, che aveva pure delle associazioni per tutti i settori della vita sociale, dalla banda musicale fino a quelli che coltivavano certi incendi, piccioni, eccetera, eccetera. E il Centro non era basato, come già dicevo, su una organizzazione di partito, però su questa rete molto vasta di verbende, di organizzazioni, di associazioni. Il Centro non era o non voleva essere un partito di classe o di interessi. Comunque la maggior parte dei suoi elettori venivano dal mondo agrario, però il Centro riusciva a restare un partito popolare, nel senso che aveva tra i suoi elettori e funzionari appartenenti a tutte le classi sociali del popolo. E questo, secondo Repkin, è un fatto decisivo, perché proprio questo carattere di partito interclassista è importantissimo anche per le discussioni di storia contemporanea, e questo fatto dimostra, secondo lui, che quasi tutte le teorie sulle origini del fascismo non comprendono tutta la realtà sociale, perché se, come dicono queste teorie, gli operai passano dai partiti di sinistra ai partiti di destra, come si spiega il fatto che gli operai e anche i contadini cattolici in Germania hanno votato il Partito Cattolico fino al 5 marzo del 1933? Ma questo veniva detto così in parentesi per una ulteriore discussione. Terzo punto, I cattolici e il cattolicesimo politico-sociale aveva almeno dal 1900 in Germania l'impressione di vivere in una certa situazione di ghetto. Per la vita culturale e per la vita scientifica i cattolici si trovavano in una specie di ghetto un po' chiusi dal resto del mondo sociale. Il famoso detto "Wir müssen aus dem Turm heraus", bisogna uscire dalla torre del centro, è il titolo di un famoso articolo del 1906, è significativo per questa situazione. E da queste iniziative che cercavano di uscire da quel ghetto cattolico è venuta fuori una nuova realtà politica in alcune iniziative dopo il 18, cioè all'inizio della Repubblica di Weimar, e soprattutto dopo il 45, quando da tali iniziative praticamente si è formata l'Unione Cristiano-Democratica. Qui però è appena sottolineato che in teoria già il centro del 71 non voleva essere un partito esclusivo dei cattolici, ma che già agli inizi, almeno in teoria, voleva essere un partito anche per non cattolici. Poi lui ha accennato alle conferenze che si faranno poi in questo nostro convegno, che per esempio un partito del centro e le questioni sociali, non la questione sociale, ma le tante questioni sociali dell'Ottocento, saranno trattate dal professor Isolo, e che poi le due ultime conferenze di Weber e Morsel trattano proprio il centro, la situazione politica del centro, dalla lotta, dalla situazione di lotta nel Kulturkampf, a quella situazione di quasi parità quando agli inizi del nostro secolo sì, giuristi cattolici non potevano diventare presidenti di una corte di appello, ma quando allo stesso tempo il partito del centro era più o meno una Regierungspartei, un partito di governo che poteva almeno condizionare molte decisioni politiche a Berlino, sia nella vita di età imperiale, sia nel Parlamento prussiano. Eppure, ha poi voluto accennare a Wandruschka, siccome in Austria, nonostante tanti contatti stretti con la Germania, la situazione è stata diversa e gli sviluppi sono stati diversi, così avremo come prima la relazione Wandruschka, che ci spiegherà proprio questa situazione austriaca nella quale si sono sviluppate delle forme politiche e sociali diverse da quelle tedesche. Molto brevemente Repper ha voluto alludere alle differenze che passano fra il movimento cristiano sociale austriaco e la scuola di München da parte dello Volksverein, e anche alla situazione del cattolicesimo politico austriaco che, per esempio, a differenza di quello tedesco, in una certa situazione politica poteva anche avvicinarsi o strumentalizzare l'antisemitismo politico. Speriamo poi che verrà un altro collega olandese e speriamo anche in un intervento svizzero, perché, come l'ha appena sottolineato, le relazioni e le ripercussioni reciproche fra cattolicesimo tedesco e per esempio quello olandese, austriaco, svizzero sono state molto più strette che non fra mondo cattolico tedesco e mondo cattolico italiano. Ultimamente Erkner ha voluto accennare alla situazione della ricerca, spiegando che purtroppo mancano lavori su questi nostri temi speciali, ma mi pare che questa parte era così chiara che anche gli italiani potevano comprendere molto bene quando vi ha parlato delle poche istituzioni che si occupano di storia del movimento cattolico. E infine lui ha sottolineato che qui in questo nostro convegno non si tratta di discutere la storia della Chiesa come istituzione religiosa ecclesiastica, ma si tratta di discutere il cattolicesimo come movimento politico e sociale, di studiarlo con gli stessi metodi e con le stesse questioni che si adottano per altri settori della storia politica. Facciamo una piccola pausa. Forse prima della pausa c'era il professor Vandross che aveva dato un suggerimento, cioè che ciascuno, senza grandi presentazioni, dicesse il proprio nome ad alta voce e l'istituto o università di provenienza in qualche modo, no? Questo. In modo che ci fosse un briciolo di conoscenza visiva, insomma. Ecco. Allora cominciamo proprio dal professor Vandruska, che è già conosciuto da tutti. L'Università di Vienna, poi l'Università di Roma, l'Università di Köln. Ci sono Münster. Sì. Una signorina, Zenger. Am l'Università di Köln. Ecco. L'Università di Vienna. Ah, ecco. Bonn. Adesso allora interrompiamo un quarto d'ora e poi mi spiace che c'è la pioggia, ma ovviamente le domande specifiche a due introduzioni così complesse sono ovviamente difficili da porsi. Quindi questa prima discussione può anche consistere nell'inserzione di temi, di problemi, insomma, nel mettere sul tappeto dei problemi che poi possono essere sviluppati durante il corso della settimana. Quindi non limitarsi alla pura discussione del testo, delle introduzioni, ma fare anche una discussione introduttiva. Prodi regt an, dass nicht nur unbedingt die Diskussion sich auf das beschränken soll, was hier vorgetragen worden ist, sondern dass es selbstverständlich auch in dieser ersten allgemeinen Aussprache möglich sein sollte, einige allgemeinere Fragen hier zur Diskussion. Zu dem, was Herr Repke gesagt hat über den deutschen und den Unterschied zum österreichischen Katholizismus, auf das werden wir heute Nachmittag eingehen, aber ich möchte auf eines hinweisen, dass es natürlich auch im deutschen Katholizismus angesichts der ja ganz anderen Konstruktion des Bismarckreiches, dass wir eben vor allem der bayerische Katholizismus natürlich in vielen Dingen gewisse soziologisch-historische, machtpolitische Gemeinsamkeiten mit dem österreichischen hat, weil der bayerische Katholizismus ja eben sich die bayerischen Katholiken eben nicht als innerhalb Bayerns eben nicht als Minderheit fühlten. Es ist mit Recht von Ihnen hervorgehoben und von Herrn Lill noch stärker unterstrichen worden, die Bedeutung des preußischen Katholizismus, der das Vorbild vor allem auch deswegen war, weil er auf eigenen Beinen stand in einem nicht-katholischen Staat in Opposition ursprünglich zum evangelischen Staat, also vom Kölner Ereignis von 1837 an über den Kulturkampf, während das in Bayern ja doch eine ganz andere Situation ist. Wir haben ja einen bayerischen Kollegen hier, der, glaube ich, dann im Laufe der Diskussion sicher noch manche sozusagen die Sonderform der Bayern, die ja bis auf den heutigen Tag in den Unterschied zwischen CSU und CDU ja fortlebt, auch noch diese Sonderform des bayerischen Katholizismus, der eben auch ein politischer Katholizismus in einem katholischen Staat ist, so wie es der österreichische auch ist, anders als in Preußen. Forse no, non volevo soltanto sottolineare che il collega Recken e ancora più forte anche il collega Lin hanno detto che c'è la differenza tra il cattolicesimo tedesco, dove i cattolici sono una minoranza, e quello austriaco, dove è uno stato di larga maggioranza cattolica, specialmente nelle parti di lingua tedesca. Però il cattolicesimo tedesco, anche in questo, data la struttura diversa del Reich bismarchiano, per esempio in confronto all'Italia, non unitario, cioè che esistevano gli stati, esisteva lo stato di Baviera, la dinastia cattolica dei Wittelsbach, e così il cattolicesimo bavarese ha certe cose in comune, altri no, col cattolicesimo austriaco, non ha questa nobiltà di lotta, perché non hanno mai dovuto lottare, i parroci di Campania bavaresi non si sentivano in minoranza, no, si dominavano il villaggio, eccetera. È una situazione del tutto diversa, quella nobiltà del cattolicesimo prussiano, che dalla prima metà dell'Ottocento, cioè dopo il congresso di Vienna, nelle lotte sui matrimoni misti, nell'arresto dell'arcivescovo di Colonia, eccetera, ha saputo affermarsi e stare sui propri piedi, la sua indipendenza, la sua autonomia di fronte allo Stato, è una situazione molto diversa da quella in Baviera, appunto in uno Stato con una maggioranza cattolica, anche se non è la nuova Baviera dopo il congresso di Vienna aveva anche grandi parti protestanti, ma insomma la vecchia Baviera lì è proprio un paese cattolico. E abbiamo un collega bavarese che spero che porterà anche dei contributi a questa discussione, così la differenza tra il cattolicesimo prussiano, che domina, che viene ammirato dappertutto, anche in Austria, e quello bavarese, che è più solido, si vuole anche più establishment, anche più tradizionalistico. Ich finde die Fragestellung, bei der man auszugehen hat, für den deutschen Katholizismus vielleicht noch etwas präzisieren, wenn man zuerst die Situation, in der sich der bayerische Katholizismus befindet, kurz umreißt. Und genau der Gegensatz dieser beiden Fragestellungen. Etwas langsamer sprechen. Der Gegensatz dieser beiden Fragestellungen wird dann deutlicher machen, worum es eigentlich beim preußischen Katholizismus geht. In der bayerischen Situation eine katholische Dynastie, gegen die sich der politische Katholizismus aus seinem Selbstverständnis heraus gar nicht richten kann. Das taucht also in der späten Drittregierungszeit immer wieder auf, als man die liberale Bürokratie zwar massiv angreift, wie Österreich, dies aber nicht bis zur letzten Konsequenz tun kann, weil man dann automatisch auch das katholische, wittelsbachische Herrscher austreffen würde. Auf der einen Seite also eine Minorität und ein sehr großes Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite, und das scheint mir typisch zu sein und man müsste hier die Gegensätze zum preußischen Katholizismus herausarbeiten, eine Einbindung in einen Staat, in dessen Monarchie, gegen den man auch von der katholischen Position her nicht offensiv vorgehen kann. Dunque, accennato al contrasto che esiste tra cattolicesimo in Prussia e in Baviera, perché i cattolici bavaresi, anche se si opponevano contro la burocrazia liberale, non potevano mai fare una lotta ad oltranza, perché una tale lotta avrebbe investito anche la monarchia, che era cattolica. Allora, una situazione complessa, i cattolici in grande maggioranza della popolazione, messi un po' in minoranza politica dai governi e burocrazia liberale, però con quella dinastia cattolica contro la quale non volevano e non potevano combattere. Was wir noch in der Diskussion sind, würde ich sagen, ist doch vielleicht überlegen, ob man nicht die Unterschiede zwischen österreichischem, bayerischem und deutschem Katholizismus und preußischem Katholizismus etwas zurücksteckt und dafür auf das eigentliche Thema kommt und überlegt, inwieweit man wirklich zwischen italienischen und deutschen, jetzt allgemein Katholizismus, Parallelitäten oder Gegensätzlichkeiten feststellen kann. Denn sowohl Herr Oepken hat in der Einleitung erwähnt, als auch hier in den Vorträgen, die wir jetzt abgezogen bekommen haben, steht es, dass praktisch kein wirklicher Vergleich, kein Vortrag und keine Synthese erfolgen wird zwischen dem, was wir hören werden. Das heißt also, der Verlauf dieser Diskussion wird so sein, dass die Deutschen ihren Standpunkt und ihre Probleme darstellen und die Italiener ebenso ihre Sicht. Dass aber praktisch keine Synthese auch am Schluss wahrscheinlich erfolgen wird. Vielleicht wird da zumindest am Schluss eine Diskussion bringen, die irgendwie beide Linien verbindet, wenn man die Vorträge verfolgt und sieht, dass praktisch beides verhältnismäßig parallel läuft. Ich denke zum Beispiel, also Herr Röcke sagt, es ist schwer, Parallelitäten herzustellen und ich glaube es auch, aber ich denke zum Beispiel an das Buch von Ranjonieri, der ja auch die Sozialdemokratie, die deutsche Sozialdemokratie und deren Einfluss auf Italien zum Beispiel verfolgt hat. Das ist ein weitreichendes Buch und ein interessantes Buch. Vielleicht können wir in dieser Hinsicht etwas bringen. Oder ich denke zum Beispiel auch an Bongi, der zumindest in den 70er Jahren die deutsche katholische Bewegung sehr genau verfolgt hat und in der Novanthologie große Aufsätze darüber geschrieben hat, dass da ein gewisser Einfluss auch auf solche Leute auf den italienischen Katholizismus hat stattfinden können. Vielleicht umgekehrt, darüber weiß ich noch weniger Bescheid. Auf jeden Fall, dass man zu einer Synthese kommt. Bongi. Faccio la traduzione, se necessario. Direi che qui abbiamo sentito l'introduzione del professor Oepken e anche qui vediamo nel programma che ci sono intervenzioni soltanto dal lato tedesco e dal lato italiano, però non c'è una vera sintesi, no? Io direi che è necessario trovare anche una discussione, magari alla fine del convegno, per discutere le comunanze o anche le differenze tra il cattolicesimo in Germania e il cattolicesimo in Italia. Io penso al libro di Ranjonieri sulla socialdemocrazia tedesca, che ha descritto quel libro, no? Descrive molto bene l'influenza della socialdemocrazia tedesca sul movimento sociale in Italia, no? E forse possiamo raggiungere un tale scopo anche qui in questo convegno. Es wäre wünschenswert, wenn wir so weit kämen, aber vielleicht gibt es keinen historischen Befund, der uns zu einer solchen Synthese führen kann. Wenn Sie von der Sozialdemokratie sprechen, ist die Situation eben ganz anders. Die deutsche Sozialdemokratie hat damals eben diese vorbildliche Rolle gespielt und die Gründung der Sozialistischen Partei darin und die Organisation dieser Sozialistischen Partei ist weitgehend dem deutschen Vorbild gefolgt. Es wird mir zwar noch immer darauf hingewiesen, dass das ja bis in die Bezeichnung des Parteiblattes geht, nicht Avanti, ist die Übersetzung von Vorwärts. Aber eine solche Auswirkung des politischen Katholizismus hat es meines Erachtens nicht geben können, weil die Situation beider in den beiden Ländern grundverschieden war. Das deutsche Zentrum ist von einigen Italienern als Vogelhaft entfunden worden, aber es fehlte in Italien die politische und soziale Basis, um eine entsprechende Partei damals schon zu begründen. Wir wissen ja, dass der Partito Popolare in der später unter anderen Situationen entstand. Ich möchte auch fragen, was heißt eigentlich Synthese? Wir haben die Dinge nebeneinander gestellt, nicht so sehr um eine Synthese zu bekommen, sondern weil wir der Meinung sind, und ich hoffe, dass sich das bewahrheiten wird, dass wir, wenn wir das eine und das andere nebeneinander gesehen haben, nachher klüger sind als vorher. Ob diese Klugheit dann in einer Synthese oder in einer Partialsynthese oder Supersynthese oder so besteht, oder das, meine ich, sollten wir mal der Geschichte, der Zukunftsgeschichte überlassen. Das eigentliche Ziel des Vergleichens, eigentliche Ziel des der komparatistischen Analyse, ist ja nicht, dass ich nachher ein System finde, in das alles hineinpasst, sondern dass ich die Eigenart, die Individualität, die Besonderheit eines jeden schärfer und genauer im Unterschied erkennen kann. Und insofern würde auch, wenn wir zum Schluss sagen, es hat von hier nach da und von da nach dort relativ wenig Einfluss nehmen von hier auf da, wenig Entwicklungslinien gegeben, so hat es doch in beiden Gleiches, Ähnliches gegeben, dass wir in seiner eigenen Zeit kennen können. Also wenn wir das geben, wäre das schon schön. Ja, das wollen wir auch, das haben wir auch vor, am Samstag zu tun. Iserloh und Herr Dr. Andermann. Ja, ich habe nur eine Frage an Herrn Passmann. Es war mir sehr interessant, Langsam. War für mich sehr interessant, was Sie sagten von der Rede von Dostoevsky 1905 in Sizilien. Die Forderung, die italienischen Katholiken dürfen sich nicht zu sehr identifizieren mit den Problemen des Papsttums und die Katholiken müssen mehr an die Probleme auf der Nation herangeführt werden. Ich meine, bis heute gibt es ja in Deutschland so mehr oder weniger den Vorwurf, dass die Italiener, die italienischen Katholiken sich immer noch zu sehr identifizieren mit der Kirche, wir sind die katholische Kirche und so weiter. Aber wichtiger wäre mir jetzt für die damalige Zeit, hat das denn nicht eine große Kritik der kirchlichen Kreise gefunden, dass man überhaupt als Italiener sowas formulieren darf, angesichts doch der Tatsache, dass damals doch noch den italienischen Katholiken verbunden war, sich überhaupt ins parlamentarische Leben auf der höheren Basis hineinzubegeben. Non so se devo rispondere subito. Wenn ich sofort antworten muss, würde ich sagen, dass Sturzo immer gewissermaßen ist eine ehrliche und aufrichtige Person, aber schlau. Er hat, wenn er das publiziert hatte, veröffentlicht wie der unschlaue Bonomelli gemacht hat, wenn er 1889 Roma, l'Italia, la realtà delle cose, eine Broschüre veröffentlicht hat, und er war auch ein Bischof, das war das Schlimme, dann hätte er große Vorwürfe bekommen, sagt man. Ja, erhalten. Aber er hat nur so in Caltagirone, eine kleine Stadt in Sizilien, gesprochen. Und gesprochen. Nicht veröffentlicht. Und das war, oder so in eine, so diffuso, nur in einem kleinen Kreis. Und so hat er nicht diese diese große Vorwürfe erhalten. Bonomelli war dann, war damals von Leo der 13. Fast weg. Geschichte. Also er konnte noch Bischof bleiben, weil er eine öffentliche Widerruf pronunziato. Ausgesprochen hat, ja. Sul pulpito, eh? Sul pulpito. Großartige. Ja. So war die Sache. Und dazu waren die Zeiten reif. 1905, also vergessen wir nicht, dass Pius X. 1904 bestätigte, dass einige Katholiken von Bergamo ins Parlament hineintreten konnten. Mit seinen, also Non-Expedit beging zu fallen, der berühmte Non-Expedit. Nel 1905 Sturzo poteva giovarsi del fatto che era già quasi, stava cominciando a cadere il Non-Expedit e che il Partito Socialista diventava pericoloso. Generalstreich, no? Il strappo generale era il nuovo metodo di Neue Methode inaugurato nel 1904, quindi Pio X spaventato, quindi bisogna inventare nuovi metodi, eccetera. Questo ha favorito Sturzo per questa presa di posizione, chiamiamola nazionale o così. Viceversa, Bonomelli, meno abile, nel 1889, salvo errore, aveva pubblicato Roma, l'Italia e la realtà delle cose e aveva dovuto fare pubblica ammenda per questa presa di posizione, sì, che era anche poi più pericolosa di quella di Sturzo perché era anche una presa di posizione separatista, vero? E questo è il, diciamo, il contesto che spiega la possibilità per Sturzo di aver espresso un'opinione così pericolosa, vero? Prima sarebbe stata pericolosa. Questa è la risposta che posso dare. Ich möchte eigentlich nochmals in gleiche Richtung hier die Diskussion weiterverfolgen, die schon Wolfgang Suchanecker angeschlagen hat. Ich bin auch überzeugt, dass es wahrscheinlich keine Synthese gibt. Aber ich würde doch meinen, dass wir versuchen sollten, auf einem höheren Abstraktionsgrad als nur historische Individualitäten zwischen bayerischem und österreichischem und italienischem Katholizismus hier zu sprechen. Sonst wird es zum Beispiel für mich als Schweizer sehr schwierig, da ich dann das noch 24 Mal multiplizieren müsste. Nur für den Fall Schweiz. Von dort her komme ich dann eigentlich zur Zielsetzung dieser Diskussion, dass wir eine Typologie versuchen sollten, eine Typologie des Begriffs Movimento Cattolico oder politischer Katholizismus oder wie Sie dem sagen wollen. Und von dort her komme ich eigentlich zum Schluss, dass der politische Katholizismus oder das Movimento Cattolico doch so etwas wie ein System ist. Entschuldigen Sie hier vielleicht unter Historikern den Begriff System, ich bin leider noch etwas soziologisch ausgebildet worden. Aber ich glaube trotzdem, dass man möglicherweise mit dem Begriff System an dieses Phänomen herangehen könnte, indem der politische Katholizismus dann sicher ein Wissenssystem ist und ein Sistema dei Valori und Sistema dei Valori und sicher ein Organisationssystem. Interessant, ein Wertsystem. Wissens- oder Wertsystem. Das ist ein bisschen eine terminologische Frage und Soziologen. Ja, und bei den Soziologen ist alles eine terminologische Frage. Aber. Ja. Wobei es für mich interessant ist, dass das Organisationssystem sehr differiert von Land zu Land. Interessant ist für mich aber die Frage des Wertsystems oder des Wissenssystems. Und hier komme ich eigentlich zu der ganz interessanten Feststellung, die ich noch nicht gelöst habe, dass eigentlich im Unterschied zur Sozialdemokratie der politische Katholizismus eigentlich eine zentrale Instanz hat, die dieses Wertsystem in den letzten Werten bestimmt, natürlich, nämlich die Kirche. Natürlich. Und wenn das stimmt, müssten wir doch eigentlich zu Gemeinsamkeiten in Bezug auf dieses System politische Katholizismus kommen. Das möchte ich hier eigentlich einmal als Ergänzung zu dem, was Wolfgang Suchanek, wenn ich den Namen richtig ausspreche, gesagt hat. Darf ich gleich antworten? Ja. Dunque, qui si domanda, continuando quello che ha detto Zuppane, che non dobbiamo veramente insistere su una certa sistematica per arrivare a una tipologia dei movimenti cattolici, e infine si diceva che almeno esiste un sistema di valori. Dove andiamo? Sì. Un sistema di valori, che almeno questo sistema di supremi valori è comune, a differenza della socialdemocrazia e degli ambienti cattolici, esiste questo sistema di valori più o meno interpretato dalla Chiesa ufficiale, e come diceva il collega, da questo sistema di valore si arriva poi ad una certa azione parallela dei movimenti. E adesso il professore stava iniziando la sua risposta. Ihre Vermutung, Ihre Arbeitshypothese gegen Typologie gibt es überhaupt, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, wenn das möglich ist, selbstverständlich. Aber der eigentliche Punkt, auf den Sie zusteuern, ist, es gibt eine Stelle, die letztlich entscheidet über die Valori, auch über Organisationen, die damit zusammenhängen. Und von dort her müsste man das Ganze als System fassen können. Hat eine Prämisse, nämlich, dass diese Instanz, die Kirche, auch entschieden hat. Die Prämisse. Und dass sie allgemeinverbindlich entschieden hat. Und das ist die zweite Prämisse. Und gerade das scheint mir, ist weitgehend nicht der Fall. Wenn wir es hier vom Papsttum her nehmen, die Auseinandersetzung zwischen in den deutschen, zwischen den Arbeitervereinen und den christlichen Gewerkschaften im Jahrzehnt vor 1914, der sogenannte Gewerkschaftsstreit, in dem jede Gruppe, wer zuletzt in Rom war, bekommt die nächste Enzyklika. Und dann kommt eine Enzyklika und dann fährt die nächste Gruppe nach Rom, dann kommt die nächste Enzyklika. Oder nicht gerade Enzyklika, aber... L'Enzyklika, singulare quadam. Singulare quadam. 24. September 1912. Ich spitze etwas zu, aber wir wissen, dass wir davon schreiben. Ist ja gerade ein ganz deutliches Indiz dafür, dass diese Zentralstelle nicht allgemein verbindlich entscheiden will oder kann, das ist für uns hier gleichgültig, aber jedenfalls nicht allgemein verbindlich entschieden hat und ganz sicher ist. Die Zentralstelle hat in den 70er und 80er Jahren in Bezug auf die italienischen Katholiken und deren politische Betätigung etwas ganz anderes gesagt, als in Bezug auf die niederländischen oder die deutschen oder auch die belgischen Katholiken und die amerikanischen Katholiken. Und als Fragestellung hat sie, bin ich völlig mit Ihnen einig, ich vermute aber, dass, und wenn wir das jetzt von der Zentrale her nehmen würden, aus sehr wohl erwogenen Gründen, sie konnte keine allgemein verbindliche, einheitliche Anweisung, Instruktion, Entscheidung geben, weil die Situation unterschiedlich war. Richtig ist es etwa vor allen Dingen die Enzykliken von Leo dem 13., die sind ja etwas Allgemeinverbindliches gewesen. Das war aber auch auf einem Abstraktionsgrad, der sozusagen so hoch lag, dass er überall applikabel war, oder fast überall. Dunque la risposta accetta in pieno come ipotesi, come premessa di lavoro, quello che ha detto il dottor Andamari. Però si domanda subito se realmente questa suprema istanza che esisteva, che esiste nella Chiesa Cattolica, ha deciso a veramente deciso nelle varie problemi politici e per le varie nazioni, o che non al contrario la situazione nei vari paesi era così diversa che la Curia romana o non voleva o non poteva decidere soltanto su un livello così generico, come per esempio lo dimostrano le encicliche di Leone XIII, un livello che era veramente in un senso vago, applicabile dappertutto. Ma per le questioni concrete, soltanto di rado si è arrivata ad una concreta decisione politica del Papa, come per esempio nel famigerato Gewerkschaftsstreit, quando le due correnti del cattolicesimo tedesco andavano a Roma per avere per la propria corrente una approvazione diretta. Ja. Ich möchte gleich eine Frage anschließen. Ich glaube, dass es gefährlich ist, sich den Katholizismus als politische und soziale Größe zu monolithisch vorzustellen. Wir wollen jetzt hier nicht, wir können nicht dem vorhalten, was also Herr Moser und Herr Weber uns sicher sagen werden, aber wenn wir zum Beispiel das Zentrum, deutsche politische Organisation der Katholiken und ihr Verhalten im Kulturkampf gegenüber der römischen Kurie betrachten, dann sehen wir doch, dass also zwischen den Weisungen und Wünschen Roms, sofern die politische Ebene berührt, und der praktischen Politik der Zentrumspartei eine riesige Differenz war, weil man eben sagte, in religiös-sittlich-moralischen Dingen hören wir auf den Papst. Aber in politischen Dingen sind wir unabhängig, eine rein politische Partei. Das ist nur ein Beispiel. Allora c'ho l'impressione che è sbagliato trattare il cattolicesimo politico come un movimento monolitico. Le situazioni e gli sviluppi nelle varie nazioni sono così diverse. E come esempio ho accennato solo al centro cattolico che nel futuro campo ci dimostreranno più ampiamente i colleghi Vedo e Mosè, ha sostenuto la sua indipendenza politica, ha accettato quello che disse il Papa in materia religiosa, sì, ma i suggerimenti papali in materia politica e sociale molto spesso non furono accettati, ma questo partito aveva un suo programma di cui sentiamo, però insisteva su questa indipendenza in materia politica. Allora, almeno sotto questo aspetto, non si arriva a quel livello di sistema almeno organizzativo che viene imposto da Roma, perché l'imposto famoso discorso nel 1887 della questione del settennato è la dimostrazione più chiara di quella indipendenza politica che si rivolge quando è necessario anche contro il Papa. Prima Iserlo aveva posto il problema della questione romana, soprattutto al suo termine, cioè ponendo appunto l'accento sul superamento del non expedit, sulla intesa che tutto questo aveva prodotto nella genesi, nell'andamento del movimento storico italiano rispetto a quello tedesco. Ecco, io volevo piuttosto porre il problema della questione romana alle origini. Vi domandavo, cioè, se in Germania, come in Italia, la questione romana, in particolare poi la presa di Roma nel 1870, ha avuto una così grande importanza nel suscitare una reazione dei cattolici e quindi nel incitarli a organizzarsi, come poi avverranno in quanti congressi. Io, per quello che credo di capire, ho l'impressione che ne abbia avuta molto meno la questione romana, cioè evidentemente ci sono dei problemi di fondo comuni, il problema del rapporto, diciamo, dell'impatto del cattolicesimo con il mondo moderno, con la cultura moderna, con la secolarizzazione, con l'anticlericalismo, con il socialismo, con le varie correnti di pensiero che pongono dei problemi al mondo cattolico. Direi però che in Italia tutta questa serie di problemi viene come filtrata da un prisma che è la questione romana, che accentua poi le prerogative papali anche nella direzione politica del movimento cattolico. Ecco. E quindi questo ci porta al discorso che faceva ora Hill, per cui in Italia poi alla fine il movimento cattolico finisce per essere molto dipendente dal papato anche sul piano politico, mentre in Germania no. Cioè ho l'impressione che in Germania in un certo senso le posizioni sono già più avanzate. In qualche, direi paradossalmente il 1870 per la Germania è importante, ma forse non tanto per la presa di Roma, quanto per l'infallibilità che contribuisce in qualche modo a suscitare il punto di campo. Mi sto domandando questo. Tant'è vero che poi una sua affermazione mi aveva molto colpito, cioè che sia pure in teoria il Zentrum in fondo all'inizio ammette la partecipazione anche di non cattolici. Una cosa simile in Italia mi pare che è inconcepibile. Ich habe Ihren Namen vergessen. Herr Mayani. Herr Mayani hat nur darauf hinweisen wollen, dass er will sich nicht mit der Entstehung der römischen Frage beschäftigen, aber dass die römische Frage für Frage Kirchenstaat für die beiden Katholizismen eben vom Anfang her doch etwas gänzlich Unterschiedliches sei. Er gebraucht das Bild, dass die Questione Romana für den italienischen Katholizismus das Prisma ist, durch das alles, was überhaupt an Aktivitäten, das wir jetzt im Bild mit Lichtstrahlen bezeichnen müssen, muss durch dieses Prisma hindurch. Diese Bedeutung hat es selbstverständlich für den deutschen Katholizismus nicht gehabt. Und er fragt sich, und ich würde sagen, das kann man gleich mit Ja beantworten, nicht die römische Frage, sondern die Infallibilität, das Vatikanische Konzil, das heißt also die liberale Welt, die gegen, gegen die katholische Welt damals steht, ist geistesgeschichtlich der Hintergrund, aus dem der Kulturkampf erwächst. Das ist zweifellos richtig. Wenn ich noch in der Beantwortung einen Schritt weitergehen darf, man darf nicht vergessen, wir beginnen zeitlich 1871 in unseren Überlegungen hier. Herr Lill muss aber schon 25 Jahre weiter vorgreifen. Obgleich er das Schwergewicht auf die Zeit nach 1871 legt, weil in Deutschland der Verbandskatholizismus bereits existiert, ehe es den politischen Katholizismus gibt. In der Revolution von 1848 gibt es sowohl politischen Katholizismus wie auch Anfänge, teilweise schon etwas früher liegen, des Verbandskatholizismus. Und der Verbandskatholizismus hat seine erste große Blüte bereits in den 50er und 60er Jahren, vor 1871. Und als die Zentrumspartei bei den ersten Reichstagswahlen mit ihrem Wahlaufruf an die Bevölkerung herantritt, kann sie sich praktisch schon stützen auf einen sehr breiten Fächer von katholischen Organisationen, die unter dem Eindruck des bevorstehenden Kulturkampfes ihren Mitgliedern, die dann wieder Multiplikatoren sind, sagen können, so muss es sein. Der Antrag des Zentrums, bei dem neuen Reichstag auf die römische Frage einzugehen, der ist für die Anfänge des Kulturkampfes zwar nicht ganz unwichtig, aber ist nicht entscheidend gewesen. Insofern haben Sie völlig recht. Aber der Unterschied liegt auch darin, dass in Deutschland die Geschichte die Notwendigkeit, den Katholizismus mit den Methoden, das waren Vereine des 19. Jahrhunderts, neben der Kirche, aber nicht gegen die Kirche zu organisieren, älter ist. Während ich den Eindruck habe, dass in Italien nicht die Katholiken nicht der kirchlichen Institution noch als Einzelne organisiert werden, sondern hier ist die kirchliche Organisation als Einzige. Bei uns bleibt die Pfarrei und die Diözese Pfarrei und Diözese. Aber in der Pfarrei und in der Diözese entstehen die Organisationen. A capito? Ci sono. Zu dieser Frage. Ja, bitteschön. Ich möchte da doch in einem Punkt, also so halb Ihnen, Herr Röttgen, widersprechen, indem ich nur auf eines hinweise, was Herr Lien einmal sehr gut betont hat für die deutschen Katholiken und was im Übrigen auch für die österreichischen gilt, dass die römische Frage doch als Instrument für die Wiedervereinigung, kann man fast sagen, der gespaltenen Katholiken, der über die Infallibilitätsstreit gespaltenen Katholiken verwendet, sozusagen strumentalisiert worden ist. Die römische Frage bietet den deutschen Katholiken die Möglichkeit, sich wieder zu vereinigen in der Verteidigung des Papsttums. Nachdem man in dem Streit um das Vatikanische Konzil ja doch auch gerade die deutschen Bischöfe und die österreichischen ebenso vielfach die anti-infallibilistische Position vertreten haben, bietet die Begeisterung und die Propaganda, gerade auch durch die Verbände, Michaelsbruderschaft und wie sie heißen, für den Gefangenen im Vatikan die Möglichkeit, die Katholiken wieder zu einem Block zu machen. Posso tradurlo io quello che ho detto? Dico solo perché il collega aveva chiesto e aveva detto che la questione romana non ha tale importanza per il cattolicesimo di oltre Alpe. È vero, però la questione romana serve e viene strumentalizzata dai cattolici tedeschi e austriaci, qui è la stessa situazione, come ha sottolineato una volta già il collega lì, che in quel senso che i cattolici tedeschi profondamente divisi dalla questione della infallibilità o anti-infallibilità, dato che la maggioranza dei vescovi di lingua tedesca era anti-infallibilista, ma si era sottomesso alla maggioranza, e adesso dimentichiamo questo e combattiamo solidari per il prigioniero del Vaticano. E questo così, almeno per un certo momento, non dopo, ma per un certo momento, e in Austria anche più a lungo per altre ragioni, questa continua ricordare che il Papa è prigioniero dell'Italia, eccetera, serve per aumentare la lealtà verso il papato e la unità dei cattolici e superare le scissioni passate. Aber questo è più vero in Austria che in Germania, o egualmente in Italia? Oh. Io direi che è lo stesso. No. Ma propongo di trattare su questa sulla questione dopo il preparato di Lille, perché mi sembra che bisogna differenziarlo. Für die Bischöfe, ja, für einen Teil der katholischen Intelligenz und des Adels auch, aber für das breite katholische Volk, dass die ins Parlament wählt, nein. Das wäre meine Formulierung. Sind Sie damit? Ja, man würde also einen breiten Unterschied zwischen Zentrum und Vereinen und Vereinsbewegung auf der anderen Seite. Übrigens, das, was da mit zum Teil verschiedenen Ergebnissen Sie und Herr von Aretti und ich dazu gesagt haben, das kann man nachlesen in der Bologna sul Convento del Risorgimento del 1970, sulla riunione di Roma in Italia, quando abbiamo fatto queste due tavole rotonde. Aber da ich dann einen anderen Gesichtspunkt der römischen Frage jetzt schon erwähnen. Ich glaube, dass die. Doch, ich würde sagen, bringen wir diesen Punkt jetzt zu Ende und dann sind Sie, hat sich gemeldet. Ja. Es scheint mir eine Interdependenz, wie man heute sagt, zwischen römischer Frage und Kulturkampf und Katholizismus zu bestehen. Und zwar insoweit, als die Liberalen, die Nationalliberalen, in der Liquidation des Kirchenstaates eben einen der großen Erfolge ihrer Staatsdoktrin sahen, einen Erfolg, der die deutschen Liberalen genauso freute wie die italienischen. Dass man geradezu an der Liquidation des Kirchenstaates die Parallelität der beiden nationalliberalen Bewegungen aufzog und in den Katholiken, die man ohnehin schon seit den 60er Jahren bekämpfte, nun erst recht Fortschrittsfeinde sah, weil die sich dieser so zeitgemäßen und in der Logik der Dinge erscheinenden Lösung widersetzten. Dass also der Gegensatz zwischen Liberalen und Katholiken auch in Deutschland durch die römische Frage verschärft worden ist. Man braucht jetzt nur nachzulesen, was in den preußischen Jahrbüchern, was in den Artikeln von Treitschke, was in den Tagebüchern von Gregorovius steht, an Elogen auf die italienische Nation, die nun die letzten Reste des Mittelalters überwunden hat. Und dann sagt man eben, das ist eine parallele Entwicklung und die deutschen Waffen, bei Gregorovius heißt es dann geradezu so, was die deutschen Kaiser im Mittelalter an Italien gebündelt haben, das haben die deutschen Waffen bei König Krebs und bei See dann wieder Sieg gemacht. Denn dank der Erfolge Preußens ist Italien endlich zu seinen legitimen Zielen gekommen und die reaktionären Kräfte, vor allem hier in Österreich, sind ausgeschaltet. Also, un nesso fra questione romana e Kulturkampf, nel senso che i liberali, i nazionalliberali tedeschi che amavano l'essere italiano, no? Reichsgar scritto su Cavour, eccetera, eccetera, che questi nazionalliberali tedeschi vedevano nella presa di Roma una vittoria non solo italiana, ma una conservazione del loro principio di società e di Stato nazionale. E vedevano anche i parallelismi che hanno poi esagerati, parlavano di un'azione comune che la nazione tedesca, facendo la guerra contro l'Austria e la Francia, avesse favorito la presa di Venezia e di Roma, eccetera, eccetera. E siccome il Kulturkampf era già incominciato, oramai accedeva un nuovo motivo, siccome i cattolici osano, anche quelli tedeschi, osano di difendere questa posizione storicamente superata del dominio temporale, questo fatto dimostra che il liberalismo ha ragione quando combatte il cattolicesimo come una forza reazionaria. Cioè, io vorrei tornare alla discussione di metodo che si è iniziata prima, che mi sembra fosse la più adatta in questa prima fase del convegno. E vorrei dire che mi sembra abbastanza sbagliato cercare, come ha messo in luce sia il dottor Retta che il dottor Will, cercare di individuare le diversità e soprattutto le eventuali eguaglianze tra il cattolicesimo italiano e il cattolicesimo tedesco partendo dal punto di vista della Chiesa, proprio perché, come diceva Redken, la Chiesa, cioè c'è questo presupposto che la Chiesa sia unitaria e monolitica, cosa che invece non è. Mi sembra invece più utile forse tentare di arrivare a questa, non sintesi direi che è una parola sbagliata, comunque tentare di arrivare a questa maggiore comprensione di questi due fenomeni partendo da un altro punto di vista, cioè partendo dal confronto tra il cattolicesimo italiano e il cattolicesimo tedesco rispettivamente nei confronti della modernizzazione, nei confronti dello sviluppo di una società appunto industrializzata, di una società moderna, con moduli culturali e moduli sociali completamente diversi. È chiaro che qui dovrà essere messa in luce la differenza tra il processo di industrializzazione in Italia e il processo di industrializzazione in Germania, però mi sembra che proprio in questa fase, 1870, 1895, 1900, sia in Germania che in Italia, se esiste un'accelerazione, in Germania un po' anteriore, in Italia un po' posteriore, ma se esiste un'accelerazione tale dei livelli di produzione e quindi della creazione, della costruzione di una società industriale moderna, contro la quale in primo luogo i due movimenti sociali e politici si devono confrontare. Quindi direi che questa è forse la prospettiva più utile se si vuole cercare di cogliere dei punti comuni o di cogliere delle diversità tra questi due movimenti, tra questi due movimenti sociali. Ma ja, ich glaube, ich wollte etwas über die Methode sagen. Ich glaube, dass es falsch ist oder nicht so fruchtbar sein will, die italienische Bewegung, katholische Bewegung mit der deutschen zu vergleichen, wenn man aus der monolithischen Struktur der Kirche, der universellen Kirche, startet. Ich glaube, es ist besser, von der industriellen Revolution, von den Modifikationen, die in der italienischen wie auch in der deutschen Gesellschaft in diesen Jahrzehnten, seit 1870 bis Anfang des neuen Jahrhundertes, 20. Jahrhundert, sich sehen, weil ich glaube, dass hier aus diesem Gesichtspunkt besser über eine Synthese oder, wenn man besser sagen kann, über eine bessere Verstehung der beiden Bewegungen, die italienische und die deutsche, kommen kann. Möchte zu diesem Punkt noch jemand etwas sagen? Herr Roos. Also wenigstens ein bisschen zum Zusammenhang damit jetzt natürlich eine Frage, die an Sie, Herr Redken, aufgrund Ihres Anführungsreferats, was Sie am Ende gesagt haben, also versuchen, in den großen Betrieben wirklich die Geschichte draufzulassen und kulturpolitische und soziale Politismus zu machen, wie die anderen politische Probleme erforschen. Das habe ich noch mal. Ja, darf ich darauf gleich antworten? Ich behaupte nicht, man soll nicht mehr Kirchengeschichte betreiben und Institutionengeschichte. Aber ich meine, wenn man eine Woche zusammen ist, kann man nicht anders machen, nicht alles tun. Und das, worum es uns hier geht, ist nicht die Geschichte der Institution Kirche, sondern ist die Geschichte von politischen Bewegungen und Organisationen und Aktivitäten und sozialen und so fort, die wir mit ähnlichen Fragestellungen und Methoden untersuchen müssen, wie die anderen gleichzeitig in der damaligen Bewegung. Aber ich meine, dass die hiesige Diskussion, zum Beispiel erwähnt hat, dass das eigentlich nicht möglich ist. Und ich glaube schon aus drei Gründen. Erstens, nämlich, und das ist auch, was der andere Mann gesagt hat, es gibt doch eine, wie man sagen könnte, eine ideologische Fundierung des politischen und sozialen Bewusstseins aus der Kirche heraus. Das erste Mal. Zweitens gibt es ein soziologischer Grund, dass also ein Unterschied zu den anderen politischen und sozialen Geschichten, man die Rekrutierung für den politischen und sozialen Bewusstsein nur aus einem ganz bestimmten hier bestimmten Bereich hat. Das ist also das sind die Katholiken. Und dreitens meine ich, dass auch die politische und soziale Geschichte mehr oder weniger gebildet wird, insgesamt aus der Sicht des Gegners hier. Und dann kann man hier so sagen, dass also für die Gegner war es schon für das Zentrum und für die soziale Geschichte überhaupt nicht möglich, Kirche rauszulassen. Er war immer schon rein. Aber dann muss ich zum Schluss sagen, Sie haben mehr oder weniger erwidert worden an Herrn Andermann. Also man soll sich den politischen Kapitalismus und sozialen Kapitalismus nicht so monolithisch vorstellen. Also das möchte ich ganz zustimmen. aber man sollte auch die Kirche nicht zu monolithisch vorstellen, auch nicht in dieser Zeit. Ja. Also es gibt auch von Land zu Land und innerhalb einen Unterschied zwischen der Kirche und der Kirche. Das hat Reppen gesagt. Das hat Herr Röttgen gesagt. Ja. Schon gesagt. Nein, die Kirche hat ja, gesagt. Er hat von der Kirche gesprochen. Oder wann ist gemeint? Ja, wann ist gemeint? Ja, wann ist gemeint? Also, das noch mal. Ich möchte noch auf Ihre Frage Vergleich, was sollen wir sozusagen als Parameter nehmen an das, an dem wir nun die einzelnen Dinge messen, vergleichen oder aufhängen. Ihr Vorschlag, Modernisierung oder industrielle Revolution, scheint zunächst ausgezeichnet. Nur, wenn man das machen will, dann muss man von dem Schlagwort industrielle Revolution weg. Denn die industrielle Revolution hat es überhaupt nicht gegeben und in England gibt es schon viele und in Deutschland inzwischen auch eine Reihe von Wirtschaftshistorikern, die die Vokabel industrielle Revolution aus ihrem Wortschatz weggenommen haben. Denn sie verunklagt mehr, als sie erklärt. Das, worum es hier geht, ist, dass nicht nur in Deutschland früher als in Italien, sondern in beiden Ländern sehr unterschiedlich gewisse Bereiche der Wirtschaft stärker wachsen als andere. Und zwar ganz unterschiedlich. Es geht keineswegs in Sizilien so schnell wie in der Lombardei. Es geht aber auch keineswegs in Bayern so schnell wie im Rheinland. Die Katholiken, um deren Tätigkeit wir erfragen wollen, die wohnen aber sowohl in Bayern wie im Rheinland. Und wir werden im Zusammenhang mit der sozialen Frage, mit den sozialen Fragen, ja noch genau auf dieses Thema zu sprechen kommen, und es wird sich dann wahrscheinlich zeigen, dass keineswegs die Industrialisierung und die Durchindustrialisierung entstehenden Probleme die einzigen sozialen Probleme waren. Es gab andere Probleme von mindestens der gleichen Größenordnung und Bedeutung. Ich will nur eines nennen. Die Frage, wer soll Krankenhäuser betreiben? Wie sollen Kranke versorgt werden? Wie soll die Familie, die das nicht mehr kann, wie soll das geschehen? Das sind Fragen, die stellen sich in einer agrarischen Gesellschaft ebenso wie in einer industriellen Gesellschaft und waren eine brennende soziale Frage des 19. Jahrhunderts. Es wird wahrscheinlich heute Abend der Rektor des Campus Santo Teutonico, Herr Gatz, kommen, der darüber auch gearbeitet hat und einiges weiß. Ich warne also davor, zu meinen, wenn wir jetzt Industrialisierung nehmen, was zunächst heißen würde, Zunahme in Deutschland, Zunahme der Banken, dann Ausbau des Eisenbahnwesens, dann Ausbau der Schwerindustrie und der chemischen Industrie, dass wir damit nun das hätten, an dem wir das andere messen können. Dann müssen wir das Ganze breit wirtschaftsgeschichtlich fundieren und zwar regional fundieren und regional betrachten. Dann kann man sich nur eine Region herausnehmen und es sehen. Weil wenn man die nationalen Querschnitte nimmt, die in den Statistiken stehen, sind die Dinge viel zu sehr verzerrt, als dass sie noch aussagekräftig wären. Sind wir darin einig? Ja, ja. Danke. Ich meinte nicht, ja. Industrielle Revolution als etwas Einiges und ja. Politisches wie ja. Die Kirche. Ja, ja. Ja. Ich weiß, dass es sehr viele Unterschiede sind. Aber ich glaube, dass im Verhältnis an diesen Unterschieden einige große Linien, ja, gemeinsame Linien sind die Intervention des Staates, ja, die Rolle der Banken, die Rolle der Latifundien, die auch in Italien wie in Deutschland, besonders in Nord- und Ostdeutschland, ja, und auch die Rolle des kleinen Eigentums, bäuerlichen Eigentums, ja, Bayern und Venedig zum Beispiel. Ja. Ich meine, solche große Linien, auf denen sich weder die deutschen und auch die italienischen Katholiken sich messen müssen. Und dann können auch sehr große Unterschiede herauskommen, aber auch sehr viele, ich glaube, Einigkeiten. Aber gerade wenn Sie von den Latifundien sprechen, die sind für den deutschen Katholizismus überhaupt kein Problem. Denn die Gebiete, die katholisch besiedelt sind, sind nicht durch Latifundien geprägt, sondern das ist Rheinland und Westfalen. Es gibt den Großgrundbesitz in Schlesien. Der schlesische Adel spielt die polnische Arbeiter. Die Wanderarbeiter. Die Wanderarbeiter gehen aber nach Pommern und nach Ostpreußen. Etwas anderes ist es mit den polnischen Arbeitern, die ins Ruhrgebiet gehen. Die sind ein Problem für die Arbeitervereine. Nicht? Es gibt heute noch einige Städte im Ruhrgebiet, in denen polnischer Gottesdienst sonntags stattfindet. Nicht? Und man muss aber gerade in Bezug aufs Agrarische, wir werden darauf zu sprechen kommen, im Zusammenhang wahrscheinlich mit Herrn Iserloh, ist es sehr interessant, dass der Bund der Landwirte, der vom späten 19. Jahrhundert an in Deutschland die großagrarischen Interessen vertritt, eben nicht das ist nicht die Organisation der Katholiken. Die Katholiken haben die Bauernvereine, die christlichen Bauernvereine, die mittel- und im Wesentlichen mittelgroße Betriebe, mittel- und auch kleine Betriebe, aber im Wesentlichen mittelgroße Betriebe vertreten. Und von daher, aber im Prinzip würde ich Ihrer Fragestellung durchaus zustimmen und die ergibt sich schon notwendig von den Themen. Ich glaube, jetzt hat sich Herr Körner und dann Herr Beobachter das gemeldet. Qualche Traduzione per gli avanti. Oh, scusi. Confesso. Grazie. Ja. Wollen Sie es? Allora, quando si tratta di modernizzazione, che lei ha proposto, il nostro modello, risponde che per esempio la rivoluzione industriale cercata da lei non è sufficiente come parametro per valutare tutti questi processi, perché prima non c'è stata una rivoluzione industriale, ma tante, e poi ci sono tante differenze regionali sia in Italia sia in Germania. Poi per quanto lei ha accennato ultimamente, lei mi risponde che per esempio il problema dei grandi latifundi non si pone per il cattolicesimo tedesco, perché con la sola eccezione della Silesia, i cattolici tedeschi, anche se erano agrari, disponevano più o meno di possessi medi e che perciò il Bund der Landwirte, quella grande unione agraria conservatrice di destra, che rappresentava più o meno i Junco prussiani, non era l'associazione degli agrari cattolici, che invece si erano organizzati nei Bauernvereine. Però Leffen accetta questo suo modello e dice, trattando le singole regioni e i singoli settori in queste relazioni, dobbiamo trattare molti dei problemi che vengono posti. Ich möchte nochmal eine Frage stellen, die in den Umkreis dieser Suche um den apostrophierten Parameter führt. Sie haben am Schluss Ihrer Ausführung gesagt, Herr Röpken, man müsse, da komme ich auch nochmals zurück, in den Vordergrund eine genuin politische Betrachtungsweise des Zentrums, seiner Wirksamkeit, seiner Herkunft und so weiter stellen. Wäre es nicht eine sinnvoll anzuwendende Methode, in diesem Zusammenhang zu vergleichen, die Parteien innerhalb Deutschlands, wie sich nämlich der Ausgangspunkt einer genuin kirchlich-katholischen Partei wie des Zentrums mit dem Ausgangspunkt der sozialdemokratischen Partei verhält. Ob man die kirchliche Bindung des Zentrums mit irgendetwas innerhalb der Sozialdemokratie vergleichen kann. Falls das nicht der Fall ist, scheint es mir nach all dem Gesagten trotzdem problematisch zu sein, bloß diese politische Analyse des Zentrums zu versuchen. Denn dann muss man auf das zurückkommen, was das Zentrum gegenüber der Sozialdemokratie trotz allem auszeichnet. Und das ist dann das ganze Problem der Kirchlichkeit, auch wenn es kein monolithischer Block ist und dergleichen. So, la domanda è se si può considerare il cattolicesimo solo come un movimento politico e se si può valutare questi movimenti soltanto con misure della storia della politica. E punta per esempio sul problema che non si potrebbe poi paragonare, almeno all'interno di una nazione, i motivi che fanno sorgere i vari partiti. Quale differenza sta per esempio tra socialdemocrazia e partito del centro? E eventualmente lui crede si deve poi tornare al carattere più o meno legato alla Chiesa, che spiega il carattere concreto del centro, che non si potrà escludere, così come voleva Repin, le strutture della ideologia ecclesiastica. Ich bin wahrscheinlich mit dem, was ich über politische Geschichte gesagt habe, ich muss mich schlecht ausgedrückt haben, wobei ich aber nicht nur von politischer, sondern auch von Organisationsgeschichte spreche. Mir kam es darauf an, zu sagen, dass wir uns mit einem Objekt beschäftigen und dass die Methoden der Beschäftigung für einen Buddhisten und einen Atheisten und einen Katholiken die gleichen sind. Wenn ich Kirchengeschichte betreibe, als theologische Disziplin, dann gehe ich von theologischen Annahmen aus, und das tun wir hier nicht. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte, dass wir das hier nicht kirchengeschichtlich betreiben, sondern profangeschichtlich. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen es als eine politische und Organisationsgeschichte nehmen. Ich könnte es auch sagen, wir müssen es profangeschichtlich sehen. Mit den gleichen, deswegen sprach ich von den gleichen Methoden, mit denen man den Liberalismus und den Konservativismus und den Sozialismus oder was auch immer es sei. Das war das, was ich gemeint habe. Was aber nichts daran ändert, dass auch im Rahmen dieser rein profangeschichtlichen das andere gehört, der Stellenwert der Kirchlichkeit natürlich, natürlich, und das ist ein ganz wesentlicher Faktor der Geschichte. Nur ist etwas anders, ob ich profangeschichtlich oder kirchengeschichtlich mache. Nun, mittlerweile ist offenbar das, was ich auch sagen wollte, fast schon geklärt. Ich wollte nämlich fragen, wir sprechen von politischem oder sozialem Katholizismus in Deutschland, in Italien, in Österreich, in Holland. Was meinen wir unter Katholizismus? Was meinen wir damit? Ist das eine Werthaltung, die trotz aller Unterschiede und trotz der Nichttätigkeit des höchsten Lehramtes in gewissen Dingen vielleicht doch allen gleich ist und aus diesem Grund eigentlich von allen in gleichen Situationen gleiche Antworten erfordern würde, dann aber die Situation in Deutschland und in Italien und in Holland und sonst wo eine andere ist, sind auch die Antworten anders. Aber an sich sollte doch bei einer gleichen Wertgrundhaltung eine gleiche Antwort erfolgen. Und meinen wir nun unter politischem Katholizismus den Versuch, die Welt und das Leben in einer Weise umzugestalten, dass sie nun den katholischen Ansichten entspricht? Oder meinen wir bloß die Betätigung von Katholiken, das sind also Leute, die kann der Verein angehören und so. Also diese Frage sollte man vielleicht anfänglich doch klären. Herr Dr. Obernick, ich habe in dem, was ich mir notiert hatte, hatte ich mir das auch aufgeschrieben, habe es dann aber gelassen. Ich bin aber sehr dankbar, dass Sie nach dem Begriff fragen. Es gibt in Deutschland eine Unterscheidung, die schon Clemens Bauer vor 50 Jahren benutzt hat und die Hans Meyer noch einmal ausgebaut hat. Die lautet: Man muss unterscheiden zwischen politischem Katholizismus und katholischer Politik. Politischer Katholizismus im Sinne dieser Definition wäre eine im Kern defensive Haltung. Es sind also Anstrengungen, Bewegungen, Politik und so fort, die darauf hinzielen, bestimmte kirchliche Rechte und Freiheiten zu sichern oder zu erreichen. Das wäre politischer Katholizismus. Katholische Politik hingegen wäre nicht defensiv, sondern, wenn Sie so wollen, offensiv, eine positive Antwort auch auf Fragen, die kirchenpolitisch nichts bedeuten. Das, was wir hier nun bisher als politischen und sozialen Katholizismus bezeichnet haben, ist beides im Sinne der Meyerschen Definition, ist sowohl politischer Katholizismus wie katholische Politik, jedenfalls in Deutschland, weil unter den Bedingungen des Kulturkampfes eine Partei auftritt, die katholische Politik machen will, aber Jahrzehnt um Jahrzehnt bis nach 1918 hindurch politischen Katholizismus im Sinne der Defensive, der Verteidigung betreiben muss. Und wir werden auf die Frage noch einmal kommen, ob nicht dieser politische Katholizismus, dieses Defensive, dieses Verteidigen bestimmter kirchlicher Dinge, eines der wichtigsten Bindeglieder gewesen ist, dass die katholische Politik zusammengehalten hat. Ich habe einmal, wenn man jung ist, ist man noch leichtsinniger, als wenn man älter wird, vor 20 Jahren geschrieben, am Schluss eines Aufsatzes, also ist Bismarck der eigentliche Schöpfer der Zentrumspartei. Das ist natürlich wesentlich übertrieben, aber das, was ich damit anziehen wollte, dabei bleibe ich. Der Bismarck zwang die Katholiken zu politischem Katholizismus und in dem Augenblick konnten sie auch katholische Politik betreiben. Im Sinne dieser Begriffsdefinition. Accentando questa domanda, ricorda le tesi di Hans Meyer e di Clemens Bauer, i quali hanno fatto una netta differenza tra cattolicesimo politico e politica cattolica. Il cattolicesimo politico è piuttosto un atteggiamento di difesa che cerca, in una concreta situazione storica, difendere, garantire diritti di libertà della Chiesa che sono minacciate da altre forze politiche. Politica cattolica invece sarebbe quello che intendeva lei, cioè un tentativi di interpretare il mondo politico e di cambiare, influenzare il mondo politico secondo i criteri, secondo i valori delle dottrine cattoliche. Per la situazione storica tedesca, Repin crede di poter constatare che il partito del centro ha dovuto fare la cultura Kampf fin oltre il 1918, quello che si presenterebbe come cattolicismo politico, trovandosi in questa posizione di difesa. Ma che allo stesso tempo il partito del centro ha cercato di fare una certa specie di politica cattolica, come intende lei. E infine, esagerando un po', però in sostanza ripetendo una frase che ha scritto 20 anni fa, dice in questo modo Bismarck è forse stato il vero creatore, fondatore del partito del centro, perché lui ha costretto i cattolici a difendersi, cioè a praticare quel cattolicismo politico, e facendo questo è solo in questa posizione di difesa, di organizzazione, loro sono poi stati in grado di fare anche politica cattolica. Herr Dr. Annamante Arndt. Zunächst zu dieser Definitionsfrage. Ich möchte ehrlich zugestehen, dass mir diese Bauersche, Meiersche Definition an sich nichts Wesentliches beiträgt zur Forschung. Und zwar deswegen, weil ich glaube, welche Definition? Zwischen politischem Katholizismus und katholischer Politik. Es ist zwar ein schönes Wortspiel und sie geht nachher auf in Bezug auf die christliche Demokratie bei Meier, aber ich glaube, dass man hier wahrscheinlich, damit wir einen generellen Sprachnenner finden, beim Begriff politischer Katholizismus bleiben sollten. Innerhalb des politischen Katholizismus lässt sich dann unterscheiden zwischen offensiven oder defensiven, wie Meier schreibt, Phasen oder Perioden, die ja auch, glaube ich, beim deutschen Katholizismus nicht nacheinander folgen, sondern durcheinander. 48 haben wir schon offensive Phasen, würde ich meinen, die dann wieder verschüttet werden. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir in diesem Kreis hier den Meierschen bzw. Bauerschen Definitionsversuch nicht aufnehmen sollten, da er der Begriff katholischer Politik höchstens verwirrt als etwas zur Forschung beiträgt. So, dies nur eine Randbemerkung zu politischem Katholizismus. Ich würde dort typologisieren, wie Sie es gemacht haben, aber ich würde nicht eine Phase als katholische Politik bezeichnen. Wenn man, darf ich, wie dice, che questa, che la differenza fra cattolicesimo politico e... Cattolicesimo politico e politica cattolica è un gioco di parole. Sì, ma sì. Perché non... sia sentita, non si può sincronizzare. Questo non volete. Io non voglio sage nicht erst das und dann das, sondern es gibt die Sprachen von Phasen. Ich würde von Gruppen sprechen und von Situationen, die gleichzeitig sind. Wenn man das gleichzeitig... Das ist eine Kontemporane. Sie. Wenn man das Gleichzeitige aber nimmt, ist es doch etwas anderes, ob ich angegriffen mich verteidige oder von meinem her Welt verändern will. Ja, das leuchtet mir schon ein, aber der Begriff katholische Politik ist nicht, mir völlig ist nicht als Epochenbezeichnung, als Periodenbezeichnung. Ja, ja. Wenn ich es richtig verstehe, werden als Vertreter des Katholizismus nur diejenigen Katholiken angesehen, die auf dem Boden des Zentrums stehen. Ja. Das führt dazu, dass ein so bedeutsamer Mann, etwa wie Benedikt Waldeck, einer der großen deutschen Parlamentarier, ja, nicht in die Ahnengalerie des deutschen Katholizismus. Und auch Franz Xaver Kraus nicht. Und da schreibe ich auch eine Gebirge. Ja. Das ist sehr gut, dass Sie das sagen. Man könnte auch noch Franz Xaver Kraus und viele anderen jetzt nennen. Così torniamo dalle teorie alla realtà, perché noi siamo ganz verdorben da questo gioco di teorie. Stiamo rovinando tutto, con questo gioco di teorie. Certo. E le questioni di metodo sono molto belle. Ich glaube aber, wenn überhaupt Katholizismus als historischer Begriff, als Begriff, mit dem Historiker etwas aussagen können, einen Sinn hat, dann müssen wir diejenigen nehmen, die erstens sich selbst und in ihrem Handeln als Katholiken verstanden und die zweitens von den anderen als Katholiken und deren Handeln von den anderen als Katholiken verstanden wurden. Dazu gehört wieder Walter Kaufmann. Gut, lassen wir Walter raus. Der gehört auch über die Zeit, die wir machen wollen. So in ja, dunque, distinguere coloro che si presentano come cattolici da coloro che vengono considerati come cattolici. Questo è già, per esempio, un'altra ragione di distinguere. Ich möchte noch einmal eine Lanze einerseits für die Herren Andermatt und Körner und andererseits für Herrn Korni einlegen. Beide, also die Einwürfe oder Einwände, die Sie gemacht haben, sind meiner Ansicht nach müssten Sie doch etwas mehr noch beachtet werden. Herr Andermatt und von der anderen Seite Herr Korni, Herr Körner, haben doch gesagt, es ist doch etwas Besonderes, und damit kommen wir auf das zurück, was Herr Urbanitsch gesagt hat, was den politischen Katholizismus oder die katholische Politik oder wie immer die katholischen Parteien von allen anderen unterscheidet, und das ist eben gerade dieses kirchliche Element. Das heißt, dass es da immer eine Instanz gibt, zu der man dann gehen muss. Dass die einmal dem einen Recht gibt, einmal dem anderen Recht gibt, das ist eine andere Frage. Aber es gibt diese Instanz. Gibt es die woanders auch? Gewiss, es gibt sie beim Marxismus, beim Spätmarxismus. Gibt es das, dass die Leute nach London fahren und den alten Engels, der Marx ist schon tot, und der alte Engels interpretiert hat, den alten Engels fragen, dass der Kautsky und der Viktor Adler den Engels schreiben, na, was sagt man vom richtigen orthodoxen marxistischen Standpunkt? Aber das ist doch etwas ganz anderes als das, was es eben bei katholischen Parteien gibt. Und ich glaube, die Antwort auf die Frage, was ist Katholizismus, kann teilweise auch darin bestehen, dass man sagt, das sind eben die, die zumindest immer wieder in bestimmten Situationen die, das Bene Placidum, den Segen aus Rom brauchen, ihn wollen, ihn benutzen, mit dieser Autorität sich ausborgen wollen, um ihre Gegner zu bekämpfen. Und ich glaube, dass das doch eine wichtige Sache ist. Insofern möchte ich bei der. Und nun zu dem, was Herr Korni gesagt hat, ich glaube auch, natürlich, Begriff industrielle Revolution und so weiter, darüber mag man streiten, aber auch wieder ganz vage, es ist eines unserer Themen hier zu fragen, wie stellen sich die Katholiken zu diesem starken wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel, der durch die Entwicklung des Kapitalismus, sagen wir, unter dem Bevölkerungswachstum, freie Marktwirtschaft und so weiter, von der Mitte des 19. Jahrhunderts an endet. Und diese Frage müssen wir, glaube ich, immer im Auge behalten. Posso tradurlo molto brevemente, vorrei difendere le posizioni del signor Andermann e del signor Körner, in quanto dico che certamente anche una risposta alla domanda del dottor Rubanic, che cosa è cattolico? I cattolici sono quei partiti o quei movimenti che di tanto in tanto ricorrono all'autorità della Chiesa, che vanno a Roma ad avere la benedizione per la loro posizione, che si riferiscono a questa autorità, che la usano, la strumentalizzano, se si vuole, per la loro lotta politica, che ricevono anche una certa sicurezza, una certa fede, tutto da questo ricorso all'autorità della Chiesa, del Papato, eccetera. E ci domandiamo se esiste una cosa simile in altri partiti, molto vagamente verso la fine del 800, quando il vecchio Engels a Londra diciamo, difende il verbo, viene, viene chiesto se questo è ortodosso, cosa direbbe Marx a questo, eccetera, ma certamente non è quella autorità che esiste nel papato, che è un'autorità soprannaturale che dura attraverso i secoli. Allora questo certamente è una delle caratteristiche del cattolicesimo politico o politica cattolica o comunque di tutti questi movimenti cattolici. E un'altra cosa, per quello che ha detto il signor Corni, credo che si può discutere sulla terminologia di movimento industriale, di rivoluzione industriale o meno, ma certamente uno dei nostri temi che sempre deve essere uno dei nostri problemi che deve essere sempre tenuto in vista è come reagiscono i movimenti cattolici, come reagiscono i cattolici, gli uomini politici, i pensatori, i politici, al grande cambiamento economico e sociale si verifica dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, in Italia, in Germania, in altre realtà, per tutto questo grande cambiamento sociale, con la creazione del proletariato, col cambiamento del settore agrario, con lo sviluppo di una finanza, di una grande finanza, di grandi banche, di grandi industrie, eccetera, eccetera. Cioè, e credo che tutte le nostre discussioni devono sempre tenere presenti questi due fattori o forze, come si vuole. Da un lato il continuo ricorrere all'autorità ecclesiastica che distingue i movimenti cattolici da tutti gli altri movimenti politici e dall'altra parte il cambiamento in quel periodo dal 70 al 14, quel profondo cambiamento economico e sociale. Non molto rapidamente, non voglio togliere la parola. Stimulanten weiterführen und auch darauf hinweisen, dass der Katholizismus auch im Grunde genommen ein internationales Phänomen ist, was natürlich auch hier in unserem Zusammenhang besonders sich bemerkbar macht. Das heißt, im Gegensatz zu den anderen Parteien, wenn wir also den Katholizismus als politische Partei mit betrachten wollen, ist ja der Katholizismus international eigentlich in seiner Abhängigkeit vom Papsttum. Das heißt, es müsste auch zu untersuchen sein, inwieweit Gemeinsamkeiten des Katholizismus vorzufinden sind oder inwieweit sich die einzelnen katholischen Bewegungen in den Ländern sich gegeneinander absetzen und dann wieder nationalkatholische Politik machen. Inwieweit sie sich in das einzelne politische System ihres eigenen Landes im Gegensatz zum Universalkatholizismus sozusagen setzen können. Wie weit da verschiedene politische Richtungen, zum Beispiel die deutsche, sicherlich eine größere Unabhängigkeit erreicht als andere Katholizismen, zum Beispiel der französische. Gerade in den 70er Jahren die Reaktion auf die Einnahme Roms oder die Infallibilitätsfrage zeigt ja auch deutlich, dass der Katholizismus auch in den Einzelstaaten nicht gemeinsam reagiert, sondern auch da in die Politik des einzelnen Landes wird nicht mehr eingebunden. Ich passe. Okay. Gut. La situazione internazionale. Sì, allora l'internazionalità del cattolicismo e la differenza tra i vari paesi, no? Se è possibile distinguere un cattolicesimo internazionale e un cattolicesimo nazionale, cioè i confronti tra le due, se in un paese per esempio riescono più a fare una politica nazionale che in altri paesi dove c'è l'internazionalità che conta. Volevo ricordare brevemente, in modo conclusivo, che queste questioni di metodo sono estremamente interessanti, ma non devono sviarci, perché dobbiamo ricordare che qualsiasi introduzione di concetti di metodologie porterà non a semplificare ma a complicare. E questo era, e non per questo dobbiamo evitarlo. questo era già molto presente ai cattolici del tempo che noi studiamo, e molto più in Germania che in Italia, perché insisto, l'ho già detto, che la Germania si trovava molto, e l'ha già detto anche Rappi insieme a me dopo di me, che la Germania si trovava molto più innanzi dell'Italia in questa via della modernizzazione. La sua situazione era già molto più matura a prendere in considerazione queste grosse frage, questi grossi quesiti. Per esempio è molto caratteristico una frage, una questione posta innanzi al Katholikentag di Würzburg del 1907 da Keller e da Gröber sulla questione se i cattolici debbano essere poveri, cioè è bene o è male. Lì dietro c'è Weber, il famoso problema di Weber dell'etica nuova, dell'ascesi intramondana che deve nascere nel mondo capitalistico. Come questi protestanti ci battono, e i tedeschi lo sentivano perché c'era pluralismo religioso, i protestanti ci battono sul terreno, hanno professionalmente migliori risultati, ma allora che dobbiamo fare? Dobbiamo restare poveri o dobbiamo creare migliori scuole professionali perché i cattolici salgano socialmente? E lì allora è il vero problema, non tanto il problema dello sviluppo industriale, il problema è di uno sviluppo di una borghesia. Conviene favorirlo questo sviluppo di una borghesia? Conviene arrampicarci nella gerarchia sociale o abolire la gerarchia sociale? Questo è un altro problema che qui non è detto. Questo è proprio il problema, è la Kulturpolitik, la Bildungspolitik, la politica scolastica del centro, che stava nel centro del centro, è sempre di discutere sul versante Hintergrundo, lo sfondo, sullo sfondo di questo problema che il cattolicesimo tedesco, per le conseguenze della secolarizzazione, aveva perduto quasi tutte le istituzioni scolastiche. Beh, possiamo fermarci qui per stamattina. Quando si ricomincia?